Der 24. Januar 1712 war ein Sonntag. Ein schneidend kalter Tag. Die beiden Flüsse Havel und Spree waren zugefroren. Die Stadt Berlin, seit 11 Jahren die Hauptstadt des jungen Königreiches Preußen, schien trotz der bitteren Kälte in freudiger Erwartung zu sein. Die Menschen standen aufgeregt in den engen Straßen und Plätzen und blickten immer wieder erwartungsvoll zum düsteren Schloss der Hohenzollern hinüber. Und endlich, gegen Mittag, war es soweit. Als die Kanonen von den Festungswällen feuerten und 101 Schuss ausspien, wussten die Berliner, dass ihrem Königshaus, der Familie Hohenzollern, ein männlicher Thronerbe geboren war. Der junge Vater, der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm, ist außer sich vor Freude. Sind ihm doch in den letzten Jahren 2 Söhne bald nach der Geburt gestorben. Er drückt und herzt den Säugling. Er hält ihn dicht vors Kaminfeuer, um sein Gesicht besser sehen zu können. Die Kammerfrauen schreien auf vor Schreck und entreißen ihm das Bündel, um es wieder behutsam in die Arme der erschöpften Mutter, der Kronprinzessin Sophie Dorothea, zu legen. Am 31. Januar um 16 Uhr findet die Taufe in der königlichen Schlosskapelle bei Kerzenbeleuchtung statt. Das Baby ist in ein silberdurchwirktes, mit Brillanten besetztes Batistkleid gehüllt, dessen Schärpe 6 Gräfinnen tragen. Der König hat angeordnet, dass der Enkel seinen Vornamen, Friedrich, bekommen soll, der dem Hohenzollernhause bisher so glückbringend gewesen sei. Und während der Monarch den winzigen Prinzen über das Becken hält, nimmt Berlins Bischof Ursinus die weihevolle Handlung vor und tauft den Neugeborenen auf die Vornamen Friedrich Karl. Damit hat Europa einen neuen Prinzen, der vielleicht eines Tages sogar König werden kann. Dieses Europa war auch zur Taufe geladen. Der deutsche Kaiser Karl VI., der in Wien residiert, und Zar Peter I. von Russland, der gerade seine neue Hauptstadt St. Petersburg aus den Sümpfen im Norden Russlands stampft, werden zu Paten des kleinen Hohenzollern ernannt. Doch die hochherrschaftlichen Edlen schicken nur ihre Gesandten mit freundlichen Handschreiben. Zu gering schätzen sie diese preußischen Emporkömmlinge, die lediglich über in ganz Deutschland verteilte Landfetzen gebieten. Kaum mehr als 2 Millionen Seelen zählt der Staat, auch Streusandbüchse des Reiches genannt, und bitterarm ist er noch dazu. Lediglich die protestantischen Generalstaaten der Niederlande erweisen sich als spendabel. Die Republik verehrt dem königlichen Prinzen 2 goldene Becher und 1 goldene Kassette, die einen Leibrentenbrief auf 4000 holländische Gulden enthält. Der kleine Fritz, wie ihn bald alle nennen, entwickelt sich in den nächsten Monaten prächtig. »Er ist recht fett und frisch«, berichtet der glückliche Großvater. »Er sauget brav an seiner Amme.« Bereits am 30. August, also nach 7 Monaten, schreibt Friedrich I. in einem Brief nach Hannover, dass Fritz nunmehro 6 Zähne hat und dies ohne die geringste Inkommodität. Als der Großvater am 26. Februar 1713 an Lungenschwindsucht stirbt, lässt er sich den 1-jährigen Enkel ans Sterbelager bringen und betrachtet ihn lange gerührt, bis der Kleine, krebsrot im Gesicht, zu brüllen beginnt. Des kleinen Friedrichs Vater, bisher Kronprinz, wurde nun König, führte den Namen Friedrich Wilhelm I. und hatte große Pläne. Der Einblick, den er schon während seiner Kronprinzenzeit in die Regierungsgeschäfte seines Vaters erhielt, lehrte ihn so manches. Vor allem eines: nie mehr auszugeben, als die finanziellen Mittel erlaubten. Und gerade an dieser Einsicht hatte es dem ersten König von Preußen zuweilen gänzlich gemangelt. Kronprinzessin Sophie Dorothea hatte oft gebangt, ob sie wohl ihre Bezüge vom Hofrentenamt ausbezahlt bekäme, denn die königlichen Kassen waren nur allzu oft leer. Friedrich Wilhelm I. schuf nun grundlegenden Wandel. Seine Sparsamkeit, Der neue knappe Zuschnitt der Hofhaltung sowie seine glänzenden organisatorischen Fähigkeiten bewirkten, dass bald eine neue Art Reichtum in Preußen entstand, den man von außen allerdings nicht wahrnahm. Aber in den Gewölben der Schlosskeller, hinter dicken Mauern, mehrten sich die Fässer mit harten Talern, die Friedrichs Vater für schlechte Zeiten ansammelte. Die Erziehung des kleinen Friedrich wurde sofort nach seiner Geburt einer Dame anvertraut, die das höchste Vertrauen von Friedrichs Eltern genoss. Es war Marthe von Roucoul, geborene Duval, in erster Ehe mit einem Herrn von Montbai verheiratet gewesen. Madame de Roucoul hatte in ihren jungen Jahren schon den jetzigen König aufgezogen. In der charaktervollen, milde und gerecht denkenden Frau fand Friedrich gleichsam eine zweite Mutter. Sie lebte bis 1741, konnte also die Thronbesteigung ihres zweiten Pflegebefohlenen miterleben. Sie sprach niemals ein Wort Deutsch. Sie hat es ihr Leben lang nicht gelernt. Von ihr lernte Fritz sprechen. Sie las ihm die ersten Geschichten vor. Sie sang mit ihm gemeinsam in ihrer französischen Muttersprache. Jede Freude, jeder kindliche Schmerz, alles wurde französisch kommentiert. Das Kind lernte und begriff nichts anderes, als dass es auf dieser Welt nichts Erstrebenswerteres gäbe, als gut Französisch zu sprechen und das Deutsche höchstens im Verkehr mit den Lakaien und Kammerfrauen zu gebrauchen. Der Einzige, der mit dem Kind Deutsch sprach, war der königliche Vater, der immer wieder beteuerte, er sei ein deutscher Fürst und die französischen Firlefanzereien taugten nichts. Am 2. Mai 1717 feuerten wieder die Geschütze von den Festungswällen des Berliner Schlosses. Wilhelm, so hieß der Bruder, den Wilhelmine, Fritz, Friederike und die 1716 geborene Charlotte nun bekamen. König Friedrich Wilhelm, der nunmehr drei Töchter und zwei Söhne hatte, war sehr zufrieden. Nun stand die Thronfolge nicht nur auf zwei Augen, wie er sich ausdrückte. Aber Prinz Wilhelm sollte nur zwei Jahre leben. Der kleine Thronprinz wuchs mit drei Schwestern auf. Seine drei Jahre ältere Schwester Wilhelmine berichtete in ihren Memoiren, dass der Prinz langsam lernte. Seine Gemütsart sei finster gewesen. Er habe lange nachgedacht, bevor er eine Antwort gegeben habe, aber dafür sei diese richtig gewesen. Wilhelmine dagegen war lebhaft und von rascher Auffassungsgabe. Schon aus diesen Kinderjahren erinnerte sich Wilhelmine, dass der Vater den Kronprinzen nicht habe leiden können und dass er ihn malträtiert habe, wo immer er seiner ansichtig wurde. Der Vater habe dem Kind eine unüberwindliche Furcht eingejagt, die er Zeit seines Lebens nie ablegen konnte. Soweit die ältere Schwester. Die ersten Anfänge im Flötenspiel, dessen Faszination ihn nie loslassen sollte, lernte Fritz spielerisch. Er wollte hinter seiner älteren Schwester nicht zurückstehen, denn Wilhelmine begann, sehr hübsch Laute zu spielen. Sie musizierten gemeinsam. Aber in wie kurze Erholungspausen mussten diese musikalischen Übungen gepresst werden. Das Leben des kleinen Kronprinzen wurde von 1718 an in einer Weise reglementiert, wie es heute unvorstellbar erscheint. Der König fand, es sei jetzt Zeit, die bisherige Gouvernante Frau von Roucoul durch männliche Erzieher zu ersetzen. So entspann sich am Hof ein erbitterter geheimer Kampf, wer wohl diesen ehrenvollen und begehrten Posten erhalten solle. Schließlich setzten sich sowohl die Königin mit ihrem Kandidaten General Fink von Finkenstein als auch der König mit dem obersten Kalkstein durch. Der König brütete tagelang über einer neuen Fassung jener Instruktionen, die einst schon sein Vater zu seiner eigenen Erziehung aufgestellt hatte. Viele Streichungen erfolgten und noch einiges mehr wurde hinzugefügt. Hier ein kleiner Ausschnitt von des Königs Befehlen. Was die lateinische Sprache anlangt, so soll mein Sohn solche nicht lernen. Ich will auch nicht, dass mir einer davon sprechen soll. Man solle dahin sehen, dass er sowohl im Französischen als Deutschen eine elegante und kurze Schreibart sich angewöhne. Mein Sohn soll anständige Sitten und Gebärden, wie auch einen guten, manierlichen, aber nicht pedantischen Umgang haben. So hat sowohl der Oberhofmeister als auch der Sous-Gouverneur darauf mit vor allen Dingen Acht zu haben, dass liederlicher Umgang verhütet werde. Widrigenfalls sie mir beide mit ihren Köpfen dafür haften. Der König schrieb seinem kleinen Sohn bis ins Kleinste vor, wann er aufstehen und schlafen, waschen, essen, sich frisieren lassen, singen, beten und arbeiten sollte. Der Historiker Lavisse hat aus diesen umfänglichen Vorschriften Auszüge gemacht und gibt uns genauestens wieder, wie es an Wochen und Sonntagen beim Kronprinzen zuging. Wecken um 6 Uhr. Der Prinz darf sich im Bett nicht nochmals umwenden, er muss hurtig und sogleich aufstehen. Alsdann niederknien, sein Morgengebet sprechen, sich dann geschwind ankleiden, Gesicht und Hände waschen, aber nicht mit Seife, seinen Frisiermantel anlegen und sich frisieren lassen, aber ohne Puder. Während des Frisierens soll er Tee und Frühstück einnehmen. Um 6.30 Uhr tritt der Lehrer und die Dienerschaft ein. Verlesung des großen Gebetes und eines Kapitels aus der Bibel, Gesang eines Kirchenliedes. Von 7 bis halb 11 Uhr Unterricht. Darauf wäscht der Prinz sich geschwinde Gesicht und Hände, nur diese mit Seife, lässt sich pudern, zieht seinen Rock an und geht zum König, bei dem er von 11 bis 2 Uhr bleibt. Dann nehmen die Stunden ihren Fortgang bis 5 Uhr. Bis zum Schlafengehen hat der Prinz frei und kann tun, was er will, wenn es nur nicht gegen Gott ist. Die Instruktion schließt mit einer letzten Mahnung, hurtig in die Kleider zu kommen und propre und reinlich zu werden. Der König verbietet seinem Sohn das Gefühl von Furcht vor ihm einzuflößen. Zweifellos soll er gehorsam, aber nicht sklavisch sein. Der Sohn soll Angst vor der Mutter haben, aber nicht vor dem König. Am Sonntag darf der Prinz erst um 7 Uhr aufstehen. Nach dem großen Gebet und dem Kirchenlied liest der Lehrer das Evangelium des Sonntags vor, legt es kurz aus und lässt den Prinzen den Katechismus aufsagen. Hiernach wird der Prinz zum König geführt, mit dem er zur Kirche geht und zu Mittag isst. Den Rest des Sonntags hat er frei. Um 9:30 Uhr abends sagt er seinem Vater gute Nacht, kehrt in sein Zimmer zurück, kleidet sich sehr geschwind aus, wäscht sich die Hände. Der Lehrer liest ein Gebet und singt ein Kirchenlied, wobei die ganze Dienerschaft wieder zugegen ist. Um 10:30 Uhr muss der Prinz im Bett liegen. Fritz bekam ein Taschengeld von 360 Talern im Jahr, für jeden Tag also einen. Der Vater verlangte jedoch korrekte Buchführung von seinem Kind. So wie er einst seine Dukaten Stück für Stück in ein Buch eingetragen, so sollte es jetzt auch der Sohn machen. Königin Sophie Dorothee missfällt das strenge Regiment ihres Gatten. Sie lässt die Kinder heimlich zu sich kommen. Und wenn plötzlich die Sporen des Königs auf dem Gange klirren, werden sie versteckt. Einmal schläft der Vater im Lehnstuhl bei der Königin ein und stundenlang liegt Wilhelmine im zerquetschten Reifrock platt unter dem niedrigen Bett, während der Kronprinz die ganze Zeit über auf der Toilette der Königin hocken muss. Die Ehe zwischen Friedrich Wilhelm und der Welfin Sophie Dorothee stand von Anfang an unter keinem guten Stern. In ihren Adern rumorte der traditionelle Hochmut der Welfen und das Abenteuerblut der Stuarts. Dass diese schwierige Frau an diesen rauen, von Minderwertigkeitskomplexen geplagten ostelbischen Prinzen geraten musste, war ein einziges Missverständnis. Schon nach ein paar Monaten drohte Friedrich Wilhelm mit Scheidung, weil ihm die Gattin zu hochmütig, zu verschwenderisch erschien. Sie lebte ihr eigenes Leben, machte Schulden am Spieltisch und liebte das Theater. Dinge, die der König aus tiefster Seele hasste. Schon um sie zu kränken, wurde er immer grobschlächtiger zu ihr. Zum Entsetzen der Königin beschimpfte er alle Literaten und Wissenschaftler, aß am liebsten Erbsenbrei und Pökelfleisch. Und wenn die Gemahlin von Politik sprechen wollte, verwies er sie auf ihr Nähzeug. Nur einmal, als Sophie Dorothee von ihrer Mutter, der Prinzessin von Ahlden, 3 Millionen Taler erbte, flammte seine Liebe für sie auf. Aber der Schwager Georg in Hannover rückte das Geld nicht heraus. Und schon kehrte der König wieder den alten Wüterich heraus. Der Vater spürt, dass der Sohn ihn verachtet. Bei einem Essen des Kriegsministers von Grumkow, Fritz ist gerade 12 geworden, hält er seinem Sohn eine lange Mahnrede. Als er zu sprechen beginnt, hat er dem Prinzen ein paar Klapse auf die Wangen gegeben. Aber je länger er spricht, desto mehr überwältigt ihn die Wut. Schließlich hageln richtige Ohrfeigen auf den Knaben ein. Nicht genug damit. Plötzlich greift der König nach den Tellern und zerschmettert einen nach dem anderen an den Wänden. Zum Glück rettet der Kriegsminister die Lage. Er stellt sich betrunken, packt selbst sein Tafelgeschirr und schlägt die kostbaren Fayencen ein Stück nach dem anderen in Trümmer. Leichenblass, im Kreis der verlegenen Minister und Generäle, steht der junge Kronprinz. Aber dieser Kronprinz ist ein ganz anderer Mensch, als sein Vater glaubt. Er ist kein Instrument seiner Mutter, ist nicht verweichlicht, ist nicht weltfremd, ist nicht faul und er ist vor allem nicht sentimental. Er ist nur vollständig wurzellos. Er kennt keine Bindung an seine Familie, denn den Vater verachtet, die Mutter belächelt er. Er besitzt kein Wissen, denn sein Schulunterricht war kurz und schlecht. Er beherrscht keine Sprache richtig, weder Deutsch noch Französisch. Er hat keine Religion, denn viel zu früh hat er die Luft der französischen Aufklärung geschnuppert. In seiner verzweifelten Lage hat er sich nur durch Verstellung und Berechnung behaupten können, durch ein kunstvolles Spiel zwischen den Parteien. In diesem Knaben ist nicht mehr eine Spur von Naivität, Ursprünglichkeit oder Gemüt. Er spielt die Flöte, ein rationales, klares Instrument, nicht die gefühlvolle Geige. Der 14-Jährige fängt an, mit den Gesandten Frankreichs und Englands ganz unverfroren über die Frage zu verhandeln, was geschehen solle, wenn der König stirbt. Die Gesandten schreiben an ihre Regierungen, sie können dem Papier nicht anvertrauen, was der Kronprinz ihnen gesagt habe. Rechnet er damit, dass sein Vater wahnsinnig wird? Oder will er ihn stürzen? Von all dem ahnt der König nichts. Aber er verspürt eine tiefe Abneigung gegen den Knaben. Fritz ist kein Mann, kein Soldat, kein Christ. Aber instinktlos, wie der preußische Herrscher von Natur aus ist, verlässt er sich auf Befehl und Überwachung. Und dann tut er das Törichste, was er in dieser Situation tun kann. Sein Sohn Fritz begleitet ihn nach Dresden, an den Hof Augusts des Starken, des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen. Hier umfängt den pubertierenden Knaben eine neue Welt. Das sind, weiß Gott, andere Feste als in der Berliner Provinz. Tausende von Kerzen erleuchten die endlosen Säle. Ein Meer von Spiegeln verzehnfacht ihren Glanz. Von allen Galerien pfeifen, Trommeln und Geigen unermüdliche Musikanten. Wohlriechende arabische Hölzer glimmen in kostbaren Urnen. In den Gärten sprühen Kaskaden von fließendem Feuer. Monde und Kometen schimmern über den Bäumen. Marmorne Götterbilder glänzen durch das Dunkel. Und silbergekleidete Mohren schwingen riesige Fackeln über ihren Häuptern. Und vor allem Frauen über Frauen. Schöne, verführerische, zugängliche. Frauen, die den jungen Königssohn verwöhnen und berauschen. Er, der zu Hause nur verhöhnt und verprügelt wurde, darf Flöte spielen und die Damen klatschen entzückt Beifall. Er verstreut philosophische Bemerkungen und erntet Bewunderung. Der Kronprinz versinkt in einen Taumel von Sinnlichkeit und Luxus. Wie schön ist die junge Gräfin Orczelska, die zugleich des Sachsenkönigs Tochter und Geliebte ist. Fett und entrüstet durchschreitet Friedrich Wilhelm die taghell erleuchteten Säle. Eines Abends, als der Polenkönig aus Sachsen mit seinen Besuchern durch die Gemächer wandelt, fällt plötzlich eine Tapetenwand, und dahinter, in dem Glanz herrlichster Nacktheit, präsentiert sich die Gräfin Formera, Friedrich Augusts schönste Geliebte. Mit einem Ruck reißt der Preußenkönig den Hut vom Kopf und hält ihn seinem Sohn vors Gesicht. Aber es ist schon zu spät. Die Formera wird, so berichtet zumindest Wilhelmine, Friedrichs erste Geliebte. Die Schwester behauptet in ihren Erinnerungen sogar, der 16-jährige Kronprinz habe sich aus Dresden eine Geschlechtskrankheit mitgebracht, die von den preußischen Ärzten derart stümperhaft behandelt wurde, dass der berühmteste Hohenzoller fortan mit Frauen nichts mehr anfangen konnte. Wörtlich schrieb Wilhelmine: Seit seiner Rückkehr von Dresden war er in düsterer Melancholie verfallen. Seine Gesundheit wurde dadurch angegriffen, er magerte zusehends ab, wurde häufiger von Schwächezuständen befallen, die befürchten ließen, dass er schwindsüchtig würde. Ich liebte ihn leidenschaftlich, und wenn ich ihn nach der Ursache seines Kummers fragte, gab er stets die schlechte Behandlung des Königs an. Ich suchte ihn zu trösten, so gut ich konnte, doch war alle Mühe vergebens. Sein Übel verschlimmerte sich so sehr, dass man den König benachrichtigen musste. Dieser beauftragte den Generalarzt, ihn zu untersuchen und seine Gesundheit zu überwachen. Über den Bericht, den dieser Mann über den Zustand meines Bruders erstattete, war der König sehr bestürzt. Der Kronprinz wäre sehr krank und von einem schleichenden Fieber befallen, das in Schwindsucht ausarten könnte, wenn er sich nicht schonen und in Behandlung begeben würde. Der König hatte im Grunde ein gutes Herz, obwohl Krummkopf ihm eine große Abneigung gegen den armen Prinzen eingeflößt hatte und trotz der gerechtfertigten Beschwerden, die er gegen ihn zu haben glaubte, überwog jetzt doch die Stimme der Natur. Er machte sich Vorwürfe, den traurigen Zustand des Prinzen durch den Kummer, den er ihm zugefügt, verursacht zu haben. Er suchte das Vergangene gut zu machen, indem er ihn mit Liebesbeweisen überschüttete. Doch all dies nutzte nicht und man war weit entfernt, die Ursache seines Leidens zu erraten. Endlich entdeckte man, dass es durch nichts anderes als die Liebe entstanden war. Er hatte sich in Dresden ein ausschweifendes Leben angewöhnt, dem er sich hier nicht länger ergeben konnte, weil ihm die Freiheit mangelte. Aber sein Temperament konnte die Entbehrung nicht ertragen. Mehrere Leute setzten in bester Absicht den König davon in Kenntnis und rieten ihm, ihn zu verheiraten, sonst liefe er Gefahr, zu sterben oder Ausschweifungen zu verfallen, die seine Gesundheit zugrunde richten würden. Hierüber äußerte der König in Gegenwart mehrerer junger Offiziere, dass er 100 Dukaten demjenigen geben würde, der ihm die Nachricht brächte, sein Sohn sei von einem hässlichen Übel behaftet. Den Liebesbeweisen und Wohltaten, die er ihm erwiesen hatte, folgten nun Vorwürfe und Schelte. Graf Fink und Herr von Kalkstein erhielten den Befehl, mehr denn je seinen Wandel zu überwachen. Dennoch muss diese Krankheit dem König zu schaffen gemacht haben. Seine Besorgnis war zweifellos echt. Und so hielt er es für an der Zeit, seinen Sohn zu verheiraten. England schlug für Friedrich und Wilhelmine eine Doppelhochzeit mit dem englischen Thronfolger und dessen Schwester vor. Leider beging der englische Brautwerber den Fehler, zugleich gegen den Kaiser zu intrigieren, was Friedrich Wilhelm höchst despektierlich fand. Er packte den Gesandten an der Brust und warf ihn aus dem Kabinett. Der König misstraute den hochmütigen Engländern zutiefst. Georg II. Nannte er wegen der roten englischen Uniform verächtlich Rotkohl. Was er sich für seinen Sohn wünschte, war eine anständige, gehorsame, möglichst dümmliche Prinzessin, die er leicht in die Schranken weisen konnte. Aber dann besann er sich doch, wollte ganz Europa beweisen, welch geschickter Diplomat er sei. Fritz sollte eine englische Prinzessin heiraten, aber nicht bevor er 28 Jahre ist, Jetzt war er gerade 18. In London empfindet man ein Versprechen mit 10-jähriger Laufzeit als höfliche Abweisung. König Georg lehnte die Bedingungen seines Schwagers ab. Friedrichs letzte Hoffnung, der englische Heiratsplan, war also gescheitert. Jetzt hatte er keine Wahl mehr. Sollte er, 18-jähriger Prinz des preußischen Königshauses, Oberst der preußischen Armee, sich weiter vor aller Augen misshandeln lassen? Wie sehr sich die Situation am Hofe zugespitzt hatte, beweist dieser Brief Friedrichs an seine königliche Mutter. Ich bin in größter Verzweiflung. Was ich immer befürchtete, ist mir endlich soeben widerfahren. Der König hat gänzlich vergessen, dass ich sein Sohn bin und mich wie den niedrigsten aller Menschen behandelt. Ich trat heute Morgen wie gewöhnlich in sein Zimmer. Kaum hatte er mich erblickt, als er mich am Kragen packte und in der grausamsten Weise mit seinem Stocke auf mich losschlug. Ich suchte vergeblich, mich zu wehren. Er war in einem so schrecklichen Zorn, dass er sich nicht mehr beherrschte, und er hielt erst inne, als sein Arm vor Müdigkeit erlahmte. Ich habe zu viel Ehrgefühl, um derartige Behandlungen zu ertragen, und bin entschlossen, auf diese oder andere Weise ihnen ein Ende zu machen. Sollte er, ein Künstler, ein Philosoph, sich diesem Banausen von Vater unterwerfen? Es gab nur eine Rettung: Flucht nach England. Dort würde man den preußischen Kronprinz gewiss angemessen behandeln. Gelb, pockennarbig, eitel, geistreich, aber geschwätzig, Freidenker und Lebemann, dem Prinzen schwärmerisch ergeben. Das war Leutnant Hans Hermann von Katte, Sohn eines Generals, Enkel eines Feldmarschalls, voller Hoffnung auf eine große Karriere. Er war der enge Vertraute des Kronprinzen. Er war auch in den Fluchtplan Friedrichs eingeweiht. Es sollte ihn den Kopf kosten. Am 15. Juli bricht der König mit dem Kronprinzen und kleinem Gefolge von Potsdam auf und reist über Leipzig, Coburg, Bamberg, Erlangen und Nürnberg nach Ansbach, um dem Markgrafen einen 10-tägigen Besuch abzustatten. Friedrich schreibt von hier aus einen Brief an Leutnant von Katte, er möge sich bereithalten. Wenn ihm, dem Prinzen, die Flucht gelungen sei, möge er sich aufs Pferde werfen, aus Berlin fliehen und sich mit ihm in Den Haag treffen. »Sollte mir die Flucht misslingen«, fügte der Kronprinz ironisch hinzu, »dann werde ich Zuflucht in einem Kloster suchen, wo man unter Kutte und Kapuze den schlimmen Ketzer nicht erkennen wird.« Am 31. Juli verlässt die Reisegesellschaft Ansbach und es geht weiter über Oettingen, Ludwigsburg und Heilbronn. Die Nacht vom 4. auf den 5. August verbringen die Männer in Scheunen unweit von Sinsheim, im Dorf Steinsfurt. Frühmorgens will Friedrich fliehen und wartet vor der Scheune auf den Pagen von Keith, mit dem er heimlich im Bunde ist, und auf die Pferde. Aber die Begleiter des Kronprinzen werden wach und vereiteln im letzten Augenblick die Flucht. Der König hat noch nichts bemerkt, besichtigt nachmittags gemeinsam mit dem Sohn die Sehenswürdigkeiten von Mannheim und beide gehen auch am Sonntag noch einträchtig in die Kirche. Der Page, den Friedrich immer wieder bedrängt, Fluchtpferde zu besorgen, wirft sich dem König abends zu Füßen und gesteht ihm die Absichten des Kronprinzen. 2 Tage lang lässt sich Friedrich Wilhelm nichts anmerken, eine enorme Leistung des jähzornigen Königs. Dann, am 8. August, nachdem ihn ein fehlgeleiteter Brief des Leutnants von Katte erreicht hat, der die Fluchtabsichten des Prinzen bestätigt, schlägt er zu, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er lässt den Prinzen verhaften und auf ein Rheinschiff bringen. Dort stürzt er sich auf den Sohn, schleift ihn an den Haaren über das Deck und schlägt ihn mit dem Stock so lange, bis dem Kronprinzen das Blut aus der Nase schießt. Noch nie hat das Gesicht eines brandenburgischen Prinzen solche Schmach erlitten, ruft Friedrich in höchster Verzweiflung. Der Prinz wird nun, auf Befehl des Königs, als Staatsgefangener behandelt. Seinen Begleitern wird bei Androhung der Todesstrafe befohlen, den Arrestanten zu Schiff, auf dem Rhein, in die preußische Festung Wesel zu schaffen, tot oder lebendig. Friedrich hatte den Mut, in dieser sich bedrohlich zuspitzenden Lage einen Brief an den König zu richten. Mein lieber Papa, ich nehme mir nochmalen die Freiheit, meinem lieben Papa zu schreiben und ihn hierbei alleruntertänigst um Erlassung meines Arrests zu bitten. Versichernd, dass alles, was ich meinem lieben Papa gesagt oder sagen lassen, wahr sei. Wo ferner noch Argwohn gegen mich seien, so wird die Zeit weisen, dass solche nicht gegründet seien. Und ich versichere, dass ich eine solche böse Absicht, wie gemeint wird, nimmer gehabt habe. Ich bitte also meinen lieben Papa um seine Gnade und verbleibe zeitlebens mit untertänigstem Respekt meines lieben Papas gehorsamer Sohn. Wie es in diesen aufregenden Tagen des Jahres 1730 im Berliner Schloss aussah und was die Familie durchmachte, schilderte Wilhelmine. Man spürt, wie aufgewühlt sie noch nach 12 Jahren war, als sie die Erinnerungen 1742 niederschrieb. Sobald ich mich vom Ball zurückgezogen hatte, ließ ich meiner Hofmeisterin keine Ruhe und verlangte zu wissen, was geschehen sei. Sie antwortete mit Tränen in den Augen, die Königin habe ihr Schweigen geboten. Da glaubte ich wahrlich, mein Bruder sei gestorben, was mich in solche Verzweiflung stürzte, dass Fräulein von Sonsfeld für angezeigt hielt, mich aufzuklären. Sie erzählte mir also, Frau von Kamecke habe am selben Morgen eine Stafette vom König mit Briefen für sich und die Königin erhalten. Der König habe ihr anbefohlen, die Königin langsam darauf vorzubereiten, dass er den Kronprinzen eines Fluchtversuchs halber habe verhaften lassen. Das Unglück meines Bruders durchbohrte mir das Herz. Ich verbrachte die ganze Nacht in furchtbarer Aufregung. Die Königin ließ mich am frühen Morgen rufen, um mir den Brief des Königs zu zeigen. Er war offenbar im größten Zorn geschrieben und lautete wie folgt. Ich habe den Schurken Fritz verhaften lassen. Ich werde ihn behandeln, wie er es für sein Verbrechen und seine Feigheit verdient. Ich erkenne ihn nicht mehr als meinen Sohn an. Er hat über mich und mein ganzes Haus Schande gebracht. Dieser Elende verdient nicht mehr zu leben. Ich wurde halb ohnmächtig, als ich das las. Der Zustand der Königin und der meine hätte einen Stein erweicht. Sobald sie sich ein wenig erholt hatte, teilte sie mir mit, dass Katte verhaftet worden sei. Inzwischen, es ist der 27. August, ist der König in Berlin eingetroffen. Dröhnend pocht sein Krückstock auf den Boden, als er das Schloss betritt. Die Königin eilt ihm zitternd entgegen. Ihr Mann begrüßt sie mit den Worten, dass er den Fritz, diesen Schuft, habe hinrichten lassen. Eine Hofdame flüstert ihr hinter dem Fächer zu, das stimme nicht, das wisse sie genau. Sofort verlangt der König nach Friedrichs Schatulle. Glücklicherweise haben Sophie Dorothea und ihre Tochter Wilhelmine die verfänglichen Briefe, die auch ihre eigenen Intrigen bloßgelegt hätten, aus der Schatulle entfernen können und durch harmlose Schreiben ersetzt, die sie in mehreren Nächten in größter Aufregung und mit verstellter Handschrift angefertigt haben. Als Friedrich Wilhelm die Schreiben mit hochrotem Gesicht studiert, stürzt er sich auf seine Tochter Wilhelmine. Die 27-jährige Prinzessin muss Ohrfeigen und Stockschläge einstecken. Rasend vor Wut brüllt er, er werde schon Beweise für die Schuld von Fritz und Wilhelmine finden, und dann werde er sie hinrichten lassen. Die Königin stürzt tränenüberströmt aus dem Zimmer. Schützend stellt sich Frau von Kamecke mutig vor Wilhelmine. Der König besinnt sich. Friedrich wird am 4. September in die Festung Küstrin geschafft. Als sich dröhnend die Zellentür hinter ihm schließt, begreift er, dass es um Kopf und Kragen geht. Der König hat die Bildung eines Kriegsgerichts angeordnet. Vorsitzender ist Generalleutnant von der Schulenburg. Die Mitglieder sind 3 Generäle, 3 Obristen, 3 Oberstleutnants, 3 Majore und 3 Hauptleute. Das Kriegsgericht tagt bis Ende Oktober. Für den Kronprinzen erklärt er sich als nicht zuständig und empfiehlt den Sohn dringend der väterlichen Gnade. Was Leutnant von Katte angeht, stimmen 9 Offiziere für den Tod und 7 für lebenslange Freiheitsstrafe. Da die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt und Generalleutnant von der Schulenburg für den milderen Spruch votiert, empfiehlt das Gericht dem König für Katte lebenslängliche Festungshaft. Friedrich Wilhelm ist über das Urteil empört. Er tobt in seinem Tabakskollegium, in dem er regelmäßig mit seinen Kumpanen schwadroniert, er müsse den Kopf des Kronprinzen, des Deserteurs Fritz, haben. Seine Getreuen beschwichtigen den König. Bald ist von der Todesstrafe keine Rede mehr. Bleibt der Fall Katte. Am 1. November 1730 erlässt König Friedrich Wilhelm an das Kriegsgericht folgende Order. Was den Leutnant von Katte und dessen Verbrechen und das vom Kriegsgericht gefällte Urteil anlangt, so sind seine königliche Majestät zwar nicht gewohnt, die Kriegsrechte zu schärfen, sondern vielmehr, wo immer möglich, zu mildern. Dieser Katte ist aber nicht nur in meinen Diensten Offizier bei der Armee, sondern auch bei dem Garderegiment Gendarme. Und da bei der ganzen Armee meine Offiziere mir getreu und hold sein müssen, so muss solches umso mehr geschehen von den Offiziers solcher Regimenter, die seine königliche Majestät und dero königlichem Hause persönlich attachiert sind. Da dieser Katte mit dem künftigen König gekungelt hat, mit fremden Ministern und Gesandten die Desertion vorbereitete und nicht dafür da war, mit dem Kronprinzen zu komplottieren, sondern im Gegenteil es seine königliche Majestät zugleich hätte melden müssen, so weiß seine königliche Majestät nicht, warum ihm das Kriegsgericht nicht das Leben abgesprochen hat. Seine königliche Majestät werden auf die Art sich auf keinen Offizier noch Diener, die in Eid und Pflicht stehen, in Zukunft verlassen können. Denn solche Sachen, wenn sie einmal in der Welt geschehen, können öfters vorkommen. Es würden aber dann alle Täter den Vorwand nehmen, wie es dem Katte ergangen wäre, und dass ihnen, weil der so leicht und gut durchgekommen wäre, dergleichen auch geschehen müsste. Seine königliche Majestät sind in dero Jugend auch durch die Schule gelaufen und haben das lateinische Sprichwort gelernt, die Gerechtigkeit muss leben und wenn die Welt zugrunde geht. Also wollen seine königliche Majestät hiermit, und zwar von Rechts wegen, dass der Katte, obschon er nach dem Gesetz verdient habe, wegen des begangenen Majestätsverbrechens mit glühenden Zangen gerissen und aufgehängt zu werden, er dennoch nur in Ansehung seiner Familie mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden solle. Sobald Friedrich von diesem Urteil erfährt, unternimmt er alles, was ihm in seinem Kerker möglich ist, um Aufschub für seinen Freund zu erlangen. Er schlägt an die Tür, er weint und ringt die Hände. Er bittet flehentlich, einen reitenden Boten nach Berlin zu seinem Vater zu senden. Er ist bereit, der Thronfolge zu entsagen. Ja, er will auf ewig in Kerkerhaft bleiben, wenn nur der König das Leben seines Freundes schont. Am 6. November, morgens um 7 Uhr, wird Leutnant von Katte, der in den letzten 3 Tagen von Berlin nach Küstrin überstellt wurde, zu seinem letzten Gang geführt. Die Hinrichtung findet in der Festung statt. Friedrich steht leichenblass am Gitterfenster seiner Zelle, von einem wachhabenden Offizier gestützt. Als er seinen Freund kommen sieht, aufrecht, den Hut vorschriftsmäßig unter dem linken Arm, stöhnt er auf und beginnt hemmungslos zu schluchzen. »Mein lieber Katte, Ich bitte tausendmal um Verzeihung. In Gottes Namen, Verzeihung, Verzeihung!« Katte wirft ihm eine ehrerbietige Kusshand zu und antwortet mit klarer, fester Stimme: »Nichts von Verzeihung, mein Prinz. Ich sterbe mit vielen Freuden für Sie.« Der Kronprinz verliert das Bewusstsein, und er wäre zu Boden gestürzt, wenn ihn nicht der Offizier in seinen Armen aufgefangen hätte. Der Zusammenbruch ist vollständig. Während Kattes Haupt in den Sand fällt, schleift man Friedrich auf das Feldbett. Als er wieder zu sich kommt, bricht er in einen Strom von Tränen aus. Er verweigert jede Nahrung, sitzt schluchzend am Fenster und sieht, wie der Leichnam seines Freundes unter einem schwarzen Tuch vorbeigetragen wird. Nachts hat er wilde Fieberfantasien. Die Ärzte flößen ihm Beruhigungsmittel ein. Der Kronprinz bleibt auch nach Kattes Hinrichtung in seiner engen Küstriner Kerkerzelle. Sein Tagesablauf ist wieder einmal vom König genau vorgeschrieben. Morgens um 8 erhält er einen Nachttopf und eine Waschschüssel mit kaltem Wasser. Nach exakt 7,5 Minuten muss die Morgentoilette erledigt sein. Danach wird die Zelle wieder verschlossen. Mittags bekommt er für 6 Groschen, abends für 4 Groschen Essen aus einer Garküche, also schmale Kost. Wenn die Mahlzeiten hereingebracht werden, darf es nur 4 Minuten dauern, bis die Zellentür wieder verschlossen wird. Die diensttuenden Offiziere und Soldaten sollen mit dem Prinzen kein Wort sprechen, auf Fragen von ihm keine Antwort geben. Messer und Gabel sind nicht erlaubt. Das Essen wird vorher klein geschnitten. Tinte und Feder, Bücher und Flöte sind streng verboten. Und Friedrich? Zerbricht er an diesen schweren Haftbedingungen? Gibt er sich der totalen Verzweiflung hin? Wohl eher nicht. Es steckt viel Zähigkeit und Überlebenswille in diesem vom Vater so verachteten Körper und Geist. Schon nach 4, 5 Tagen macht er aus seiner strengen Einzelhaft einen angenehmen Aufenthalt. Denn es gibt viele Menschen in Küstrin, die ihn nicht nur herzlich bedauern, sondern auch nicht vergessen, dass er eines Tages der König sein wird. Die Frau des Küstriner Kammerpräsidenten von Münchow, die eine Etage höher in einer Dienstwohnung der Festung lebt, setzt, im Einverständnis mit ihrem Mann, ihren 7-jährigen Sohn als Postillon der Mildtätigkeit ein. Dieser Sohn hat später berichtet: »Ich musste den bereits abgelegten langen Kinderrock wieder anziehen. Innen stattete man ihn mit tiefen und weiten Taschen aus. Ferner verfertigte man einen Nachtstuhl mit verborgenen Taschen an den Seiten, worin Messer, Gabeln, Tinte, Feder, Papier und die streng verbotenen Wachslichter gesteckt wurden. Meine Rocktaschen füllte man mit Obst, Delikatessen, Briefen und allem, was verlangt ward. Der Hauptmann vom Dienst und 2 vor der ersten Türe stehende Unteroffiziere liebten den Wein. Dieser wurde ihnen in solcher Fülle gereicht, dass meines Vaters Keller völlig ausgeleert ward. Auf ein Kind von 7 Jahren wurde nicht besonders Acht gegeben. Alle 3 Stunden ward die Tür geöffnet, ich huschte schnell hinein und ward dann oft mit eingeschlossen. Und weil ich Französisch plappern konnte, so war es leicht, dem allzeit trinkfreudigen Hauptmann namens Graurock und seinen Unteroffizieren einzureden, dass der Prinz mich verlangte, um mit mir Französisch zu plaudern.« Friedrich führte also heimlich ein ganz komfortables Leben. Er musste nur 1,5 Monate ausharren, dann durfte er die Festung verlassen. Vorher musste er allerdings einen feierlichen Eid schwören und sich verpflichten, sich an niemandem wegen seiner Gefangenschaft zu rächen. Weiter habe er sich vollkommen dem väterlichen Willen zu unterwerfen. Niemals dürfe er ohne Wissen und Willen des Königs heiraten. Friedrich leistete den Schwur. Und niemand weiß, ob er nicht heimlich hinter dem Rücken die Finger kreuzte. In einer gemieteten Stadtwohnung findet der 19-jährige Kronprinz seinen neuen Hofstaat vor. Hofmarschall von Wolden, die Kammerjunker von Natzmer und von Rohwedel, zwei Pagen, einen Kammerdiener und vier Lakaien. Er erhält seinen Degen zurück, hat bürgerliche Kleidung vom einfachsten Schnitt zu tragen und darf den Bannkreis der Stadt Küstrin nicht verlassen. Sein königlicher Vater will, dass Friedrich lernt, wie sauer der Bauer jeden Taler verdienen muss. Er soll auch erfahren, wie gepflügt, gemistet und gesät wird, wie man Bier braut, Leibeigene behandelt, Zölle erhebt und Pachtverträge so aufsetzt, dass ein Plus dabei herauskommt. Der Kronprinz sitzt als Referendar am Beratungstisch der Kriegs- und Domänenkammer von Küstrin, ganz unten natürlich. Verboten ist ihm, zu tanzen, Musik zu hören, auswärts zu essen, Gäste einzuladen, Austern zu bestellen, leichtere Sommeranzüge zu tragen, nach 9 Uhr Licht zu haben, mit anderen Leuten in Abwesenheit seines Hofmarschalls oder seiner Kammerjunker zu sprechen. Selbst die Beschäftigung mit Geometrie oder Festungsbau ist als unzulässiges Amüsement verboten. Er ist ein Mittelding zwischen Arrestant und Staatslehrling. Gottlob hat er am Nachmittag Zeit, wieder Verse zu schreiben. Er schafft 100 in 2 Stunden und schreibt anzügliche Briefe an die von ihm verehrte Frau von Wrech, deren Mann, Oberst von Wrech, den Kronprinzen häufig einlädt. Fritz schrieb: Madame, die Heuschreckenschwärme, die diese Gegend verwüsten, waren bisher immer so rücksichtsvoll, ihre Landgüter zu verschonen. Eine Unzahl von Insekten, garstiger und gefährlicher als die eben genannten, werden sich zu Ihnen begeben, Madame. Man heißt sie Ferse. Sie besitzen Füße, scharfe Zähne und einen langgestreckten Körper. Ein gewisser Rhythmus ist ihr Grundprinzip und flößt ihnen Leben ein. Gestatten Sie, Madame, dass ich Ihnen mit Widmung dieser Zeilen diese Wahrheit mitteile. Seitdem ich Sie gesehen, treibt es mich hin und her. Sie sind ein Gegenstand, der dessen würdig ist. Natürlich erfährt der König durch seine Spitzel davon und reißt über die starke Amour in seinem Tabakkollegium deftige Herrenwitze. Auch Oberst von Wrech werden Gerüchte über dieses Techtelmechtel zugetragen. Er weigert sich zunächst, die Vaterschaft einer Tochter anzuerkennen. Schließlich, 1 Jahr nach seinem Fluchtversuch, kommt der König selbst nach Küstrin. Friedrich wirft sich ihm zu Füßen. Der König hält ihm seine Fehler vor. Er werde Mittel finden, dröhnt der Monarch, ihn zur Raison zu bringen. Dann fragt der König, ob er die Uniform noch einen Sterbekittel nenne, ob es ihm in Küstrin gefiele, ob er noch immer so viele Flausen im Kopf habe und so weiter und so fort. 3-mal fällt ihm der Jüngling zu Füßen und küsst ihm die Schuhe, zuletzt draußen am Wagen, vor versammeltem Volke. Endlich schließt ihn der König in seine Arme, vergibt ihm feierlich und steigt in seine Kutsche. Sein Leben wird nach dem Besuch des Königs leichter. Zum ersten Male darf er jetzt wieder nach Berlin. Der Anlass ist Wilhelmines Hochzeit mit dem Erbprinzen von Bayreuth. Es war keine heitere Familienfeier, zu der er eintraf. Nach seinem Fluchtversuch hatte der König alle Höllenstrafen auf das englische Königshaus herabgeflucht, das er als den wahren Schuldigen an den Fluchtplänen seines Sohnes ansah und dem englischen Heiratsplan endgültig abgeschworen. Eines Tages ließ er Wilhelmine mitteilen, dass sie den Erbprinzen von Bayreuth zu heiraten habe. Eine Abneigung könne Wilhelmine gegen den Erbprinzen nicht haben, da sie ihn nicht kenne. Wenn sie einwillige, werde er sich mit der Königin aussöhnen und Fritz begnadigen. Wenn sie ablehne, werde er sie in die Festung Memel einsperren und ihre Gouvernante und Vertraute, das Fräulein von Sonsfeld, an allen Straßenecken Berlins öffentlich auspeitschen lassen. Wilhelmine gab nach. Der König küsste und segnete Wilhelmine und schickte sie zur Königin, wo sie unverzüglich verflucht wurde. Noch am Tage vor der Hochzeit beschwor Sophie Dorothee ihre Tochter, mit ihrem Gatten wie eine Schwester zu leben, damit man die Ehe als nicht vollzogen wieder auflösen und sie doch noch mit dem Prinzen von Wales vermählen könne. Während der Trauung steht in einer Ecke des Ballsaales im Berliner Schloss ein grau gekleideter Zivilist, Kronprinz Friedrich. Wilhelmine fällt ihm schluchzend um den Hals. Aber der Bruder ist von einer eisigen Kälte. Auf dem Thron von England wäre die Schwester ein ganz anderer Trumpf in seiner Hand gewesen. Nach Memel hätte sie sich abführen lassen sollen, statt sich aufzuopfern, sagt er. Dann hätte sie sich aufgespart für bessere Zeiten. Den Schwager behandelt Fritz wie Luft. Langsam beginnt Wilhelmine zu begreifen, dass sie einen Politiker zum Bruder hat. Am nächsten Tag wurde Friedrich wieder in die Armee aufgenommen. Er sollte zwar vorerst noch in Küstrin bleiben, um seine Studien zu vollenden, aber das Ende der Verbannung schien in greifbare Nähe gerückt zu sein. Friedrich schrieb nach seiner Rückkehr dem König von Küstrin aus einen sehr ergebenen Brief, der mit den Worten schloss: »Ich erkenne die Gnade, die mir mein allergnädigster Vater getan, mir wieder zum Offizier zu machen. Finden Sie eine falsche Ader an mir, die Ihnen nicht ganz ergeben, so tun Sie mit mir nach Ihrem Willen.« Nun musste auch der Sohn verheiratet werden. Friedrich erhält am 4. Februar 1732 einen Brief seines Vaters, indem er ihm kurz und bündig mitteilt, er habe Elisabeth Christine aus dem Hause Braunschweig-Bevern zu heiraten. Der Vater fügt hinzu: »Die Prinzessin ist nicht hässlich, auch nicht schön. Die Hochzeit kann aber nicht vor dem kommenden Winter sein. Indessen wird es sich machen lassen, dass ihr euch vorher einige Male in aller Honneur sehen könnt. Sie ist ein gottesfürchtiger Mensch, und das ist genug.« Friedrich tobt. Das ist der Gipfel des väterlichen Terrors. Hatte ihm der König nicht fest versprochen, dass er sich seine zukünftige Frau unter verschiedenen Prinzessinnen selbst aussuchen dürfe? Eine elegante, schöne, geistreiche Frau, so hatte er sich die künftige Königin an seiner Seite erträumt. Und nun diese Person, nicht hässlich und nicht schön, dazu gottesfürchtig, also fromm, eine Betschwester. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als weiterhin den gehorsamen Sohn zu heucheln. So schreibt er dem König, er füge sich in allem seinem Willen, die Braut möge sein, wie sie wolle. Die Hochzeit findet am 12. Juni 1733 im Bevernschen Schloss bei Braunschweig statt. Ungeachtet allen Pomps und aller Prachtentfaltung ist es ein bedrückendes Fest. Sophie Dorothee zeigt ihrer Schwiegertochter die kalte Schulter. Sie kann es immer noch nicht verwinden, dass ihr Sohn eine Provinzprinzessin heiratet. Friedrich hat Tränen in den Augen, als die Ringe gewechselt werden. Die Ehe ist geschlossen. Aber ist es eine Ehe? Ein Höfling schreibt an Prinz Eugen in Wien: »Es schwebten allerlei Gerüchte, dass der König mit vieler Überredung und Drohung den Kronprinzen ins Brautbett habe zwingen müssen, darin er nicht länger als eine Stunde geblieben und hernach sich öffentlich im Garten zu Salztal gezeigt hätte.« Da Friedrichs Regiment in Ruppin stand, so eilte er sofort nach der Hochzeit wieder dorthin. Er wusste es einzurichten, dass Elisabeth Christine allein in Berlin bleiben musste. die arme, törichte Braut. Sie hatte, wie Zeitgenossen berichten, ein natürlich gelocktes Haar und einen blendend weißen Teint. Aber ihr Kindergesicht wurde entstellt durch schwarze, schiefe Zähne. Sie war rundlich und hielt sich krumm. Sie war unbeholfen und furchtbar schwerfällig im Sprechen. Sie versteht rein gar nichts von Politik. Und am wenigsten versteht sie, warum ihr Gatte so rein gar nichts von ihr wissen will. Sie war ein echtes Landei. Kaum wird Friedrich König sein und sein eigener Herr, da wird er sie von seinem Hof verbannen. Er wird ihr Räume im Schloss in Berlin und das Schlösschen Schönhausen zuweisen, aber Potsdam oder Sanssouci darf sie nicht betreten. Sie wird den König dann nur noch bei den großen Hoffestlichkeiten sehen oder in der Gegenwart seiner Mutter. Sie wird als Königin behandelt werden. Die ausländischen Gesandten müssen bei ihr Besuch machen und sie wird ausreichend Geld erhalten. Das war es aber auch. Friedlich und wohltätig lebte Elisabeth Christine noch fast 60 Jahre. Ihre verschmähte Liebe zu Friedrich nahm niemals ab. Der Gatte erkannte ihre Vorzüge an, machte aber niemals Gebrauch davon. Als sie 81-jährig starb, konnte sie von sich sagen: Gott hat mich gnädig bewahrt, dass ich mir keine Handlung vorzuwerfen habe, durch die irgendein Mensch mit meinem Wissen an seinem Glück gelitten hätte. Das junge Paar lebte also getrennt. Elisabeth Christine zog ins renovierte Kronprinzenpalais ein, Friedrich exerzierte mit seinen Truppen. Natürlich sah man sich hin und wieder. Oft führte ein väterlicher Befehl den jungen Ehemann nach Berlin. Aber eines war klar, so konnte es nicht bleiben. Im Sommer 1736 endlich findet Friedrich, was er lange suchte, Schloss Rheinsberg. Der König, im Alter etwas großzügiger geworden, kauft das Anwesen in der Nähe von Neuruppin für 75.000 Taler. Ja, er tilgt sogar die prinzlichen Schulden in Höhe von 40.000 Talern. Und er verdoppelt auch die jährliche Apanage des Kronprinzen auf 12.000 Taler. Friedrich schreibt an seinen königlichen Vater: Ich bedanke mich ganz untertänigst vor die Gnade, so mein allergnädigster Vater vor mir gehabt, wegen des Guts Rheinsberg zu kaufen. Ich werde Zeit meines Lebens mit ganz untertänigstem Respekt das erkennen. Welch fürchterliche Sprache! Aber deutsche Rechtschreibung war nicht eben die Stärke des künftigen preußischen Königs. Und auch sein Französisch war alles andere als perfekt. Das ganze Jahr 1735 war erfüllt von Plänen und Zukunftsträumen um dies neue Schlösschen am Grienerigsee. Indessen ging das getrennte Leben des Kronprinzenpaares weiter. Friedrich blieb in Ruppin, die Kronprinzessin in dem Stadthaus, dem Kronprinzenpalais. Der neue Lebensstil des Kronprinzen kostete natürlich Geld, und Friedrich machte bedenkenlos Schulden, obwohl der gestrenge Vater ihm das Schuldenmachen verboten hatte. Friedrich besorgte sich über Umwege Darlehen des Kaisers in Wien. Auch die Könige von England und von Polen wurden ständig von ihm angepumpt. Das konnte seinem Vater nicht verborgen bleiben. Und so schwankte das Verhältnis zwischen den beiden immer wieder zwischen gegenseitigen Annäherungsversuchen und beiderseitigen Hassausbrüchen. Wenn Friedrich seinem Vater schrieb, erging er sich in untertänigsten, fast sklavischen Formulierungen. In seiner geheimen Privatkorrespondenz mit vertrauten Freunden heißt es dagegen, anlässlich eines Besuchs in Berlin: Der König hat seinen Hass auf mich in vielfacher Weise geäußert. Wäre ich nicht sein ältester Sohn, ich nähme meinen Abschied und möchte mir lieber mein Brot bettelnd in der Fremde suchen, als alle die Kränkungen länger erdulden, die ich hier herunterschlucken muss. Ich muss meinen eigenen Vater als meinen Todfeind betrachten, der mich unablässig belauern lässt, um den Moment herauszufinden, in dem er mir hinterrücks einen Stoß versetzen kann. Friedrich verleiht Schloss Rheinsberg eine heitere und elegante Einfachheit. Das Innere wird in lieblichen Farben gehalten: mattblau, fleischfarben, rosa. Die Möbel werden mit Silber beschlagen und mit zartgrüner Seide bespannt. An die Wände lässt er Vasen und Girlanden malen. In die Ecken stellt er Spiegel und Büsten. Der Kronprinz vertieft sich an diesem romantischen Ort in die Welt seiner Bücher. Er, der Sohn der Aufklärung, will alles wissen und das Gelesene rational ordnen. Sein Tag beginnt um 6 Uhr und endet weit nach Mitternacht. Irgendwann will er sich den Schlaf ganz abgewöhnen, bricht aber nach 4 Tagen mit Koliken und Magenkrämpfen zusammen. Der Kronprinz entdeckt Voltaire. Er ist von den Toleranzideen des französischen Aufklärers begeistert, liest mit hochrotem Kopf dessen Werke. Kurz darauf schreibt er bereits einen ersten Brief an ihn. Mein Herr, wenngleich ich nicht das Vergnügen habe, Sie persönlich zu kennen, so sind Sie mir doch durch Ihre Werke bekannt. Diese sind, wenn ich so sagen darf, Schätze des Geistes. Schriften, die mit so viel Geist, Feinheit und Kunst gearbeitet sind, dass ihre Schönheiten jedes Mal, wenn man sie liest, neu erscheinen. Ich glaube, in ihnen den Charakter ihres genialen Verfassers erkannt zu haben, der unserer Zeit und dem menschlichen Geiste Ehre macht. Die großen Männer unserer Zeit werden ihnen und ihnen allein dafür zu danken haben, dass sie, wenn der Streit aufs Neue ausbrechen sollte, ob ihnen oder den Alten der Vorzug gebührt, die Waagschale zu ihren Gunsten zum Senken bringen werden. Ohne ihnen schmeicheln zu wollen, was ihrer nicht würdig wäre, kann ich doch sagen, dass ich in diesen ihren Werken Schönheiten ohne Zahl finde. Mit diesen Worten beginnt einer der interessantesten und intelligentesten Briefwechsel der Weltgeschichte, der 42 Jahre dauern und schließlich 570 Briefe umfassen sollte. Friedrich wird nicht müde, dem angehimmelten Franzosen Liebeserklärungen zu übersenden, sich dem großen Meister zu Füßen zu legen. Aber sein Verstand, sein Intellekt bleibt nüchtern. Als Voltaire ihn Jahre später nach einem 2-jährigen Besuch in Sanssouci betrügt, lässt er ihn kaltblütig in der freien Reichsstadt Frankfurt festnehmen. Bei beiden ist die Begeisterung nicht frei von praktischen Absichten. Voltaire erblickt in Friedrich eine Geldquelle, einen Beschützer und obendrein einen weltlichen Arm für seine Gedanken. Der Kronprinz sieht in Voltaire einen Herold seiner Taten und einen Lehrer in den Fächern der französischen Sprache und der Poesie. Denn wie alle Menschen will auch Friedrich wegen der Tugenden gelobt sein, die er nicht besitzt. Voltaire soll in ihm den Dichter rühmen, der Friedrich nun einmal nicht ist. Unermüdlich sendet der Preuße dem Franzosen seine Verse und bittet um Kritik und Verbesserung. Aber auch die Meisterhand Voltaires kann die Produkte der friederizianischen Arbeit nicht in Gedichte verwandeln. Es fehlt ihnen einfach die Poesie. Der Mann ist nur Verstand und Wille. Wie soll er da auch noch Gedichte machen? Der Kronprinz liebt in diesen Rheinsberger Jahren Gesellschaft. 20 Gedecke sind gewöhnlich aufgelegt, und außer der Kronprinzessin, die inzwischen auch nach Rheinsberg übergesiedelt ist, sind es alles Menschen, die mühelos imstande sind, über jedes Thema etwas Geistreiches zu sagen. Natürlich in französischer Sprache. Man spricht nicht über Essen, Mode und Militär. Man diskutiert über Gott, über die Unsterblichkeit der Seele und über die Kunst zu leben. Aber es gibt in Rheinsberg nicht nur Champagnerfeste, Flötenkonzerte und Theateraufführungen. Ganz für sich betreibt der Kronprinz das Studium der Geschichte, studiert Politik, die Feldzüge Alexanders, Cäsars und die von Marc Aurel. Der alte Dessauer, ein preußischer Soldat durch und durch, hat für ihn Spezialpläne anfertigen lassen, auf denen Friedrich den taktischen Ablauf der Belagerung einer Festung analysieren kann. Einige seiner engsten Freunde in Rheinsberg sind Offiziere, mit denen er operative Fragen diskutiert. Was alle diese sehr verschiedenen Charaktere an Rheinsberg fesselt, ist die absolute Ungezwungenheit im Umgang miteinander, die sonst an keinem Hof Europas zu finden ist. Steife Etiketten sind unbekannt. Die Rheinsberger Gesellschaft ist klassenlos. Prinzen, Adelige und Bürgerliche verkehren gleichwertig miteinander. In jenen Tagen beginnt bei Friedrich ein seltsamer erotischer Zynismus zu wuchern. Einer jungen Gräfin seiner Tafelrunde schreibt er anonym: Noch bist du voller Stolz und Sprödigkeit. Doch folg der liebe Ruf, nimm wahr die Zeit, damit der Weihrauch nicht den Mann dir spendet, aus Liebe Gram im Freudenhause endet. Und dem alten Minister Grumko, seinem Feind, schreibt er: Ich bin Ihnen sehr verbunden für die Wünsche, die Sie mir für meine Fortpflanzung aussprechen. Und wenn ich dieselbe Bestimmung habe wie die Hirsche, die gegenwärtig in der Brunstzeit sind, so könnte jetzt in 9 Monaten geschehen, was Sie wünschen. Ich weiß nicht, ob es ein Glück oder Unglück für unsere Neffen und Großneffen sein würde. Die Königreiche finden immer Nachfolger. Und es gibt kein Beispiel, dass ein Thron verwaist geblieben ist. Und noch zynischer an einen Freund von einer Reise nach Ostpreußen. Wenn Sie hier wären, würde ich Ihnen zwischen dem schönsten litauischen Mädchen und der schönsten Stute des königlichen Gestütes die Wahl geben. Denn zwischen einer Tochter dieses Landes und einer Stute besteht nur der Unterschied zwischen Vieh und Vieh. Aber das Leben in Rheinsberg kostet Geld, viel Geld. Vom wieder knickrig gewordenen König kann der Kronprinz nichts erwarten. Aber Friedrich weiß es anderweitig einzutreiben. Hat er bisher von England, Polen und Österreich Geld genommen, so bekommt er es jetzt auch von Russland. Der Geliebte der Zarin, Herzog Biron von Kurland, ein früherer Stallknecht, ist der Geldgeber. Ungeniert schreibt Friedrich an den Mittelsmann, den sächsischen Gesandten in Petersburg: Der König ist krank. Das können Sie als Grund dafür benutzen, dass man mir im nächsten Sommer eine gute Summe vorschießt. Denn ernstlich, wenn man mich zu Dank verpflichten will, ist Eile geboten. Dabei war Friedrich völlig unbestechlich. Nie hat er für jemand, der ihm Geld gab, irgendetwas getan. Besonders tragisch war das für den Hof in Wien, der für seine Dukaten lediglich Friedrichs lebenslängliche Feindschaft erkaufte. Friedrich Wilhelm tat seinem Sohn den Gefallen, zum richtigen Zeitpunkt zu sterben. Am 31. Mai 1740 gegen 14 Uhr. Wenige Monate, bevor die Weltlage Preußen vor große Entscheidungen stellte, denen der alte König niemals gewachsen gewesen wäre. Ein halbes Jahr nach Friedrich Wilhelm verschied in Wien auch der deutsche Kaiser Karl der VI. Außer einem unbeliebten Schwiegersohn, Franz von Lothringen, hinterließ der Herrscher eine ruinierte Staatskasse, einen notorisch bestechlichen Kanzler, den Grafen Sinzendorf und 3 unfähige Feldmarschälle. Aber all das wurde mehr als aufgewogen durch seine Tochter, Maria Theresia. Zwar hatte er alles dafür getan, damit die 23-jährige Erzherzogin völlig unvorbereitet ihr Amt antrat, aber das kraftvolle Mädchen besaß Charakter, Verstand und Güte. Eine seltene Mischung in jenen Zeiten. Diese Frau wurde also in Ermangelung eines männlichen Nachkommens der Habsburger die neue Monarchin in Wien. Friedrich, nach Ruhm strebend, erkannte seine Chance, hielt Kriegsrat mit seinen Generälen und gab auf Rheinsberg glanzvolle Soireen, um die Welt zu täuschen. Dabei stand sein Plan fest. Schlesien, diese reiche Provinz im Süden Brandenburgs, wollte er dem Habsburger Reich entreißen. Über seine Motive gibt es keinen Zweifel. Einem Freund schrieb er: Meine Jugend, die Glut der Leidenschaft, der Ruhmesdurst, ja selbst die Neugier, um dir nichts zu verhehlen, kurz, ein geheimer Instinkt hat mich den Freuden der Ruhe entrissen. Die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und später in der Geschichte zu sehen, hat mich verführt. Zuerst spielte der junge König auf der politischen Klaviatur. Er bot dem Haus Habsburg einen Bündnisvertrag an. Preis: Schlesien. In Wien wunderten sich die Höflinge, und die junge Kaiserin war entsetzt. Darauf sandte Friedrich ein Ultimatum. Er verlangte aufgrund von bis in das Jahr 1537 zurückliegenden Verträgen die Herausgabe von Schlesien. Maria Theresias Staatsräte hielten den Herrn in Berlin für verrückt, aber der Verrückte marschierte. Am 1. Januar 1741 stand das preußische Heer bereits vor Breslau. Gefechte hatte es nirgends gegeben. Die Schlesier begrüßten die neuen Herren jubelnd. Das Land war vor der Gegenreformation lutherisch gewesen und hatte dafür büßen müssen. Aber auch die Katholiken sahen die Situation rosig. Der König verkündete Glaubensfreiheit, bestätigte die Bischöfe in ihren Ämtern, versprach Rechtssicherheit und auch hier die Aufhebung der Leibeigenschaft. So leicht hatte sich der Preuße das Kriegsführen nicht vorgestellt. Aber schließlich rückte doch noch ein österreichisches Heer an. Bei Mollwitz kam es schließlich zur Schlacht. Die österreichische Reiterei walzte die preußische Kavallerie nieder. Sie durchbrach die Front. Die Schlacht schien verloren. Jedenfalls glaubte das der König, und der kaltblütige Graf von Schwerin bestärkte ihn noch in diesem Glauben. Der alte Fuchs fühlte sich von dem aufgeregten Friedrich, es war schließlich seine erste Schlacht, eher behindert und schickte den Monarchen wie einen kleinen Jungen fort. Schwerin formierte seine Infanterie und im Gleichschritt traten die Männer an. Knien, schießen, vorwärts schreiten. Knien, schießen, vorwärts. Die Österreicher wankten und flohen schließlich. Ihre Reiterei wurde vom Strudel erfasst und mitgerissen. Eine Stunde nach dem Verschwinden des Königs war die Schlacht für die Preußen entschieden. Die Siegesnachricht erreicht den völlig verstörten und verzweifelten Friedrich um 2 Uhr nachts. Nie hat er Schwerin diesen Sieg verziehen. Nie diese nächtliche Flucht erwähnt. Der junge König befand sich in Hochstimmung. Und wie es schien, hatte er auch allen Grund dazu. Der unerwartete Sieg bei Mollwitz hatte ganz Europa aufgeschreckt, hatte einen entschiedenen Wandel der politischen Atmosphäre herbeigeführt. Vor kurzem war es noch darum gegangen, dem vorwitzigen Preußenkönig ernste Lehren zu erteilen. 2 Tage vor der Mollwitzer Schlacht hatten die englischen Lords und die Mitglieder des Unterhauses noch 300.000 Pfund Sterling für Maria Theresia bewilligt und Friedrich aufgefordert, sofort sein schlesisches Abenteuer zu beenden. Die holländischen Generalstaaten hatten sich dem angeschlossen und der Wiener Regierung versprochen, sie nach besten Kräften zu unterstützen. Aber nun, nach der Schlacht, konnte sich Friedrich vor Angeboten und Gesandtschaften kaum retten. Der junge König begriff, dass er europäische Geschichte gemacht hatte. Preußen hatte im Augenblick kein Bündnis nötig, wohl aber die anderen. Bayern begann, unterstützt von Frankreich, den Erbfolgekrieg gegen Wien. Frankreich forderte von Maria Theresia das Elsass. Spanien wollte die Habsburger Gebiete im eigenen Land befreien. Franz von Lothringen, Maria Theresias Ehemann, wünschte wie sein Schwiegervater Kaiser zu werden, was allgemein missbilligt wurde. Friedrich, der den Engländern zutiefst misstraute, wählte zunächst Frankreich als Bündnispartner. Als in Wien die Nachricht von diesem Bündnis eintraf, da sanken die alten Herren in der Staatskonferenz leichenblass in ihren Stühlen zurück. Jetzt boten die Österreicher Friedrich die gesamten österreichischen Niederlande und die habsburgischen Besitzungen in Italien, ja schließlich sogar auch Schlesien, wenn er sich verpflichte, gegen die französisch-bayerische Allianz zu kämpfen. Maria Theresia war es damit freilich nicht ernst. Sie blöffte, wollte Zeit gewinnen und Friedrich später Schlesien wieder abnehmen. Jedoch Friedrich wankte nicht. Nie, schrieb er stolz, werde er seinen treuen Verbündeten verlassen. Der Königin von Ungarn bliebe nichts anderes übrig, als die ganze Schwere ihres Schicksals zu tragen. Als der englische Gesandte Robinson zwischen Preußen und Österreich vermitteln wollte, schrieb Friedrich an seinen Kanzler Podewils: Es wäre schändlich von mir, wenn ich mich in Unterhandlungen mit Österreich und England einlassen wollte. Außerdem würde ich dabei große Gefahr laufen. Jagen Sie den Schuft von Robinson fort. Bleibt er noch 24 Stunden in Breslau, so verlassen Sie sich darauf, dass mich der Schlag rührt. Begegne ich ihm unterwegs, so kratze ich ihm die Augen aus. Seine Hure von Königin von Ungarn und sein Narr von König von England sollen sich nur die eine von ihrem Dünkel, der andere von seiner Dummheit betrügen lassen. Das Schicksal, das Friedrich Maria Theresia zu tragen empfahl, war in der Tat schwer. Dem französisch-bayerischen Vormarsch konnte Maria Theresia überhaupt keine Armee entgegenstellen. Im Nu stand der bayerische Kurfürst Karl Albert bei St. Pölten, 50 Kilometer vor Wien. Habsburg schien verloren. Aber den Angriff gegen Wien wagten die Bayern nicht. Die Franzosen bestärkten sie in ihrer Meinung. Sie wollten die bayerischen Wittelsbacher nicht zu mächtig werden lassen. Es war die Blütezeit der Geheimdiplomatie. Jeder schacherte mit jedem und keiner wollte dem anderen zu viel Macht zugestehen. Friedrich aber beschloss, Schlesien niemals wieder herauszurücken. Und Maria Theresia wollte nicht ruhen, bevor Schlesien, diese Perle der Habsburger Krone, wieder in ihrem Besitz war. Eine vertrackte, eine gefährliche Situation. Der österreichischen Monarchin gelang es mit großer Mühe und Hilfe der Ungarn, wieder eine Armee aufzustellen. Grund genug für Friedrich, mit seinen gut gedrillten Soldaten ins österreichische Mähren einzurücken. Maria Theresia schrieb in dieser bedrängten Situation an einen ihrer Minister: Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo es gilt, Courage zu haben, um sich das Land zu erhalten und die Königin. Denn ohne das Land bin ich nur eine arme Prinzessin. Ich habe meinen Entschluss gefasst. Man muss alles aufs Spiel setzen, um Böhmen zu retten. Ich will nicht behaupten, dass ich das Land zugrunde richten will und dass es sich in 20 Jahren nicht wieder erholen wird, aber ich will meinen Grund und Boden behalten und alle meine Armeen, einschließlich der ungarischen, sollen eher vernichtet werden, als dass ich irgendetwas abtrete. Holen Sie aus dem Land mit Gewalt heraus, was man nicht freiwillig bekommt. Sie werden sagen, dass ich grausam sei. Das stimmt, aber ich weiß, dass ich alle Grausamkeit, die jetzt geschieht, um das Land zu erhalten, eines Tages hundertfältig wieder gut machen kann. Das werde ich tun, jetzt aber verschließe ich mein Herz dem Mitleid. Aus Italien rief sie die letzten österreichischen Truppen zu Hilfe. Ihrem Befehlshaber, dem Feldmarschall Grafen Khevenhüller, sandte Maria Theresia ihr Bild mit den Worten: Lieber und getreuer Khevenhüller, hier hast du eine von der ganzen Welt verlassene Königin vor Augen mit ihrem männlichen Erben. Was vermeinst du, will aus diesem Kind werden? Handle, o Held und treuer Vasall, wie du es vor Gott und der Welt zu verantworten dich getraust. Sei versichert, dass du und deine Familie zu jetzigen und zu ewigen Zeiten von unserer Majestät und allen Nachkommen alle Gnaden, Gunst und Dank, vor der Welt aber einen Ruhm erlangst. Solches schwören wir dir bei unserer Majestät. Lebe und streite wohl. Dem Feldmarschall liefen die Tränen über die Wangen, als er seinen Truppen diesen Brief vorlas. In wenigen Wochen warf er die bayerisch-französische Armee aus dem Land, rückte nach Bayern nach und besetzte an dem gleichen Tag München, an dem sich der bayerische Kurfürst in Frankfurt zum deutschen Kaiser krönen ließ. Friedrich schien die Lage bedenklich. Das ewige Auf und Ab dieses Krieges machte ihn gereizt. Seine Briefe sind beißender denn je, sein Lachen hämisch, seine Witze voller Bitterkeit. Er will seine Beute sichern. Er beschließt, durch eine Schlacht dem Kriege ein Ende zu setzen. Die österreichische Armee wird neuerdings vom Schwager der Kaiserin, dem Prinzen Karl von Lothringen, kommandiert. Nur auf ausdrücklichen Befehl wagt der widerstrebend die Schlacht und wird bei Kottositz geschlagen. Es ist Friedrichs erster eigener Sieg. Und stolz schreibt er seinem alten Lehrer: Da ist dein Freund nun zum zweiten Mal Sieger in einem Zeitraum von 13 Monaten. Wer würde wohl vor einigen Jahren geglaubt haben, dass dein Schüler in der Philosophie eine militärische Rolle in der Welt spielen würde? Wer hätte geglaubt, dass die Vorsehung sich einen Poeten dazu ausersehen hätte, das System Europas umzustürzen? Und noch zynischer an Voltaire? Hätte man denken können, lieber Voltaire, dass ein Pflegling der Musen dazu bestimmt war, in Gemeinschaft mit einem Dutzend gravitätischer Narren, die man Staatsmänner nennt, das große Rad der europäischen Begebenheiten in Schwung zu setzen? Und trotzdem ist die Tatsache unbestreitbar, wenn auch nicht sehr ehrenvoll für die Vorsehung. Betrügerei, Verlogenheit und Doppelzüngigkeit sind leider der herrschende Charakterzug der meisten Menschen, die an der Spitze der Völker stehen und ihnen als Beispiel dienen sollten. Das Studium des menschlichen Herzens hat bei solchen Leuten etwas tief Demütigendes und lässt mich tausendfach meine geliebte Zurückgezogenheit, die Literatur und meine Unabhängigkeit aufs Schmerzlichste vermissen. Nach dem Sieg von Kottositz ist alles reif für den Frieden. Maria Theresia sieht ein, dass sie sich mit dem stärksten Gegner einigen muss, um die anderen schlagen zu können. Im Breslauer Frieden verzichtet sie auf fast ganz Schlesien. Friedrich stand als Triumphator auf der internationalen Szene. Mit zwei kurzen, siegreichen Schlachten hatte er eine der schönsten deutschen Landschaften gewonnen. Er hatte seinen zersplitterten Staat, was den Gebietsumfang betraf, um die Hälfte vergrößert. Die Einwohnerzahl Preußens hob sich durch den Erwerb Schlesiens von 2,5 auf 4 Millionen Einwohner, denn in der neuen Provinz lebten etwa 1,5 Millionen Menschen in 150 Städten und 5000 Dörfern. Er hatte, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, Preußen eine Figur gegeben. Die Strapazen seines ersten Feldzuges hatten die Gesundheit des preußischen Königs angegriffen. Er fuhr für 2 Wochen nach Aachen zur Kur, gönnte sich aber keine Muße. Zu sehr hatte ihn sein Amt gepackt. Ob es um die Neuordnung der Universitäten ging oder die Zusammenstellung seines Balletts, seiner Operntruppe, seines Schauspielensembles, alles wollte er selbst bestimmen. Als sein Freund Kaiserling im November 1742 heiratete, steuerte er zu den Festlichkeiten eine Komödie bei, die Schule der Welt. Im Jahre 1743 herrschte in den europäischen Staaten eine geradezu fieberhafte diplomatische Verhandlungstätigkeit, in die Friedrich, mochte er nun wollen oder nicht, hineingezogen wurde. Nur kurze Wochen dauerte ein Besuch Voltaires in Berlin, aber der König verhielt sich ihm gegenüber reserviert, was die politischen Gespräche betraf. Friedrich wusste nur zu gut, dass Voltaire als Kundschafter Frankreichs an den preußischen Hof geschickt worden war. Doch bald waren die Tage der Dichterlesungen, Theateraufführungen, des endlosen Deklamierens und Zitierens voltairescher Verse vorbei. Kaiser Karl der VII. War aus Bayern vertrieben. Maria Theresia hatte sich, nachdem die Franzosen Bayern geräumt hatten, dort huldigen lassen. Wollte die Österreicherin Bayern als Ersatz für Schlesien? Fast sah es so aus. 60.000 für den Kaiser kämpfende Franzosen wurden bei Dettingen von den mit Österreich verbündeten Engländern geschlagen. Im Wormser Vertrag fanden sich Österreich, Sachsen, England und Sardinien zusammen. Dieser Vertrag erschien Friedrich als ernsthafte Bedrohung seines Besitzrechtes auf Schlesien. Außerdem sah er besorgt, welche militärischen Erfolge die Österreicher im Elsass gegen die Franzosen hatten. Der König erneuerte seine Bindung an Frankreich und Bayern. Noch während er anscheinend unbekümmert zur Kur nach Bad Pyrmont fuhr, stand sein Entschluss fest. Er würde nochmals zu den Waffen greifen müssen, um Schlesien endgültig für sich zu behaupten. Am 15. August 1744 marschierten die Preußen in Böhmen ein. Der Zweite Schlesische Krieg hatte begonnen. Vergessen waren die ersten Planskizzen von dem neuen Schloss auf dem Weinberg bei Potsdam, zu dem schon die Terrassenbauten ausgeführt worden waren. Jetzt hatte Friedrich die Karte der Umgebung Prags vor sich liegen. Die Belagerung der Stadt organisierte der König so geschickt, dass sich die Verteidiger am 16. September ergaben. Der Weg in den Süden, nach Tabor, Budweis und Frauenberg war frei. Die Preußen näherten sich der österreichischen Grenze, doch die Schwierigkeiten waren beträchtlich. Das Land war Feindesland. Die Bauern hatten Anweisung, ihre Hütten zu verlassen, das Getreide zu vergraben, Vieh und alles nur denkbar Essbare mitzunehmen. Die Soldaten fanden weit und breit nichts außer den Rüben auf den Feldern vor. Kartoffeln waren in jenen Jahren noch eine Seltenheit in Europa. Tag ein, Tag aus gab's für die Soldaten also nur Erbsen und Bohnen. Die einseitige Kost hatte Krankheiten zur Folge. Friedrich war zum Rückzug gezwungen. Am 4. Dezember erreichte er mit seiner demoralisierten Truppe die schlesische Grenze. Am 20. Januar 1745 starb des Königs Bundesgenosse Kaiser Karl der VII. In München. Mit dessen Sohn, dem jungen Kurfürsten Max Joseph von Bayern, schloss Maria Theresia augenblicklich den Frieden zu Füssen, garantierte ihm den Besitz Bayerns. Friedrich sah sich urplötzlich einer schier überwältigenden Koalition gegenüber. Sachsen schloss sich Österreich an. Russland, das Friedrich als Verbündeten zu gewinnen gehofft hatte, neigte sehr dazu, ebenfalls auf österreichische Seite überzuwechseln. Frankreich, sein einziger Verbündeter, hatte sich ausschließlich darauf konzentriert, in Flandern zu kämpfen. Der preußische König sah einen Ausweg darin, wieder einmal das diplomatische Gewirr mit einem einzigen Hieb zu durchschlagen, wie es Alexander der Große vor über 2000 Jahren mit dem gordischen Knoten getan hatte. Es kam zur Schlacht von Hohenfriedberg. Einer seiner Generäle schrieb über diesen militärischen Zusammenstoß: Hier ist es bei Hohenfriedberg am 4. Juni 1745 zu einer der glänzendsten und glücklichsten Waffentaten Friedrichs gekommen, in der die Kriegsliteratur ein Musterbeispiel für Friedrichs militärisches Genie sieht. Ein großes österreichisches Heer wurde entscheidend geschlagen, so dass Herzog Karl den Rückzug seiner Truppen befehlen musste. Das ganze Land empfand, wie wichtig diese Schlacht war. Soweit man den Kanonendonner hörte, fielen die Evangelischen in allen Ortschaften auf die Knie, um den Sieg der protestantischen Sache von Gott zu erflehen. In Breslau war unendlicher Jubel, als am späten Abend 16 blasende Postillone mit der Siegeskunde eintrafen und als man 3 Tage darauf die eroberten 76 Fahnen brachte. Nach einer weiteren Niederlage der Sachsen bei Kesselsdorf am 15. Dezember durch Leopold von Anhalt, der alte Dessauer hatte am Morgen der Schlacht gebetet: Herrgott, hilf mich, und wenn du das nicht willst, dann hilf wenigstens die Schurken, die Feinde nicht, sondern sieh zu, wie es kommt. konnte Friedrich als Sieger in Dresden einziehen. Im Friedensschluss vom 25. Dezember 1745 wurde Sachsen glimpflich behandelt. Es kam mit 1.000.000 Taler Kriegsentschädigung davon. Maria Theresia bestätigte die Abtretung Schlesiens, während Friedrich endgültig ihren Gemahl, den Erzherzog Franz, als Kaiser anerkannte. Als Friedrich aus dem Zweiten Schlesischen Krieg heimkehrt, ist er von den Berlinern erstmalig in zahlreichen Huldigungen als der Große apostrophiert worden. Niemand konnte damals ahnen, dass auch dieser Friede zu Dresden nur eine Zwischenstation in dem Ringen um Schlesien sein würde. 4 gewonnene Schlachten und 20.000 Tote waren noch zu wenig für das blühende Schlesien. Mitten im Zweiten Schlesischen Krieg ernannte der König seinen Bruder, den Prinzen August Wilhelm, ausdrücklich zum Thronfolger und verlieh ihm den Titel der Prinz von Preußen. Da Friedrichs Ehe, wen wundert's, kinderlos blieb und er selbst sich im Kriege ständig irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sah, hielt er diese Regelung für unabdingbar notwendig. Friedrichs Verhältnis zur Ehefrau Elisabeth Christine blieb schroff, ja beleidigend, wie dieser Brief an seinen Bruder August Wilhelm beweist. Lieber Bruder, wenn mein zimperlicher Griesgram an dem Ausflug nach Charlottenburg teilnimmt, so wird sie, fürchte ich, das ganze Fest stören. Außerdem weiß ich nicht, wo ich sie unterbringen soll. Wir wollen sie zu Besuch kommen lassen. Das ist wohl das sicherste Mittel, sie nur dann da zu haben, wenn man will. Fragen Sie die Königin Mutter bitte, ob sie ihre Frau haben will. Sie fände in ihren Gemächern Platz. Vielleicht macht sie Charlottenburger Luft fruchtbar. Wohin soll man übrigens mit dem Schwarm von Kammerzofen, Hofdamen und so weiter, wenn meine zärtliche Ehehälfte in Charlottenburg wohnt? Wie soll man diese stets unzufriedene Spezies des weiblichen Geschlechtes füttern und wie das ganze Pack, das im Dienst der verschiedenen Höfe steht, unter einen Hut bringen? Wir wollen unsere Mutter unterhalten durch einen Ausflug aufs Land und ländliche Vergnügungen. Bleiben wir bei diesem Vorsatz und mengen wir nicht Nesseln und Gestrüpp zwischen Jasmin und Rosen. Prinz August Wilhelm wurde der Stammvater der heutigen Hohenzollern. Er starb vor seinem königlichen Bruder, nicht einmal 36 Jahre alt, vermutlich an Krebs. Friedrichs Nachfolger wurde August Wilhelms Sohn, Friedrich Wilhelm II., dem der König die Wachskerzen zuteilte und den er nicht ausstehen konnte. In diesen Jahren arbeitete der preußische König unermüdlich am Ausbau des Staates. Er war anspruchsloser als sein Leibhusar. Er frühstückte spärlich, trödelte herum, ehe er sich ebenso spärlich wusch. Er kleidete sich im Sommer und im Winter in dieselbe, immer etwas verdreckte Kluft und bevorzugte die meist ungeputzten Stiefel. Dann begann die Arbeit. Briefe, Akten, Berichte und Rapporte. Friedrich arbeitete mindestens 10 Stunden am Tag. 2 Stunden widmete er sich dem Flötenspiel. Und er begann seine Reformen, über die Europa zu staunen begann. Er verfügte neue Prozessordnungen. In Zivilklagen sollte niemand, auch nicht der König, ein Wort mitzusprechen haben. In Strafverfahren hatte die Schuldfindung ausschließlich bei den Richtern zu liegen. Die langwierigen schriftlichen Verfahren wurden durch mündliche ersetzt. Er verlangte Kurzjustiz unter Berücksichtigung der sozialen Umstände. Die Richter, die bisher wie Anwälte Rechnungen stellten, wurden verbeamtet und verloren nun selbst jedes Interesse, Prozesse in die Länge zu ziehen. Als der Wirtschaftsminister starb, übernahm Friedrich die Aufgabe selbst. Es hagelte Verordnungen. Friedrich sah alles, hörte alles und handelte seiner Zeit um 100 Jahre voraus. Sollten die Pachtverträge mit den Staatsgütern erneuert werden, so befahl er, Knechte und Gesinde über ihre Behandlung durch den Herrn zu befragen. Gefielen ihm die Zustände nicht, wurde der Mann gefeuert. Er machte selbst vor dem Adel nicht Halt. Bei Bestechung und Erpressung drohte er mit Aberkennung des Adels und Zwangsarbeit. Preußen war das erste Land Europas, in dem keine Ämter verkauft wurden. Freie Religionsausübung war garantiert. Jeder sollte nach seiner Fasson selig werden. In jedem Frühling unternahm der König eine Reise durch Städte und Dörfer seines Reiches. Er sprach mit Dorfschulzen, mit Handwerkern, mit Brauern und Schulmeistern. Er lobte, tadelte und bestrafte. Wie viele große Herrscher war auch Friedrich ein begeisterter Bauherr. In seinen ersten Friedensjahren baute er das Opernhaus und den neuen Dom am Lustgarten. Sein liebster Bau aber war das Lustschlösschen Sanssouci, das Haus ohne Sorgen. Ein ebenerdiges, reizendes Rokokoschlösschen unweit von Potsdam. Sicher ist, dass er, wenn man ihn auf den merkwürdigen Namen des Schlosses hinwies, auf eine Stelle deutete, die für sein Grab vorgesehen war. Dort werde ich ohne Sorgen sein. Am meisten interessierte sich der König für das Theater, vor allem für die Oper. Freilich pflegte er die Schauspielerinnen grundsätzlich als Huren zu bezeichnen, und es war ein geringer Trost für sie, dass er diese Bezeichnung auf die meisten weiblichen Wesen anwandte. Die Beziehung Friedrichs zu seiner Frau, der Königin Elisabeth Christine, waren ab 1741 sehr schnell völlig erkaltet. Nachdem der König 1741 Sanssouci bezogen hatte, klagte sie kummervoll: »Glücklich, wer einmal dort sein könnte. Aber nicht all der Prunk zieht mich an, sondern der treue Gebieter, der den Ort bewohnt. Warum musste ich die frühe Gnade und Güte einbüßen?« Nach dem Frieden von Dresden sehnte sich Friedrich schon wieder nach dem schönen Geist aus Frankreich und vergaß die niedrige Seele. Er lud Voltaire ein. Der Dichter forderte 40.000 Taler. Der König gestand dem Mann, von dem er sagte, er habe die Artigkeiten und Bosheiten eines Affen, 5.000 Taler jährlich zu, überreichte ihm den Orden Pour le Mérite und übergab ihm den Kammerherrenschlüssel. Von nun an sah man diesen Mitesser täglich an der Tafel in Sanssouci sitzen und unaufhörlich schwatzen, was seinen Appetit allerdings nicht beeinträchtigte. Er war ein unerhörter Schmeichler. Bei einem Festmahl würdigte er die ziemlich dröge Schrift des Königs über das Haus Brandenburg. »Dieses in seiner Art einzigartige Werk im Verein mit den anderen, von ihren Siegen ganz zu schweigen, macht sie zum außergewöhnlichsten Menschen, der je gelebt hat. Sire, sie sind anbetungswürdig. Ich will meine Tage ihnen zu Füßen verbringen. Schmeicheln sie mir nicht zu sehr. Wenn das die Könige von Dänemark, Portugal, Spanien und so weiter täten, würde es mir nichts bedeuten. Sie sind nur Könige. Aber sie sind vielleicht der größte Mensch in der Welt.« Auf die Dauer konnte das Zusammensein zweier so eitler Männer nicht gut gehen. Der sparsame, zum Geiz neigende König fand Voltaires Haushaltsführung schon bald zu üppig. Er kürzte ihm Kaffee und Zucker. Voltaire steckte dafür heimlich im Saal die Kerzen ein. Zum ersten großen Krach kam es, als Voltaire verbotene Spekulationen mit sächsischen Schuldscheinen tätigte. Vom König zur Rede gestellt, leugnete er. Nach 2 Jahren Aufenthalt in Potsdam schrieb der Dichter seiner Nichte: »Ich werde mir zu meiner Belehrung ein kleines Wörterbuch für Könige zusammenstellen. Mein Freund heißt mein Sklave. Mein lieber Freund heißt, du bist mir mehr als gleichgültig. Ich werde sie glücklich machen, bedeutet, ich werde sie dulden, solange ich sie brauche. Speisen sie heute Abend mit mir heißt, ich werde sie heute Abend zum Besten halten.« Zum endgültigen Bruch kam es, als Voltaire heimlich ein Pamphlet gegen den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften drucken ließ, wozu er die Erlaubnis des Königs hätte einholen müssen. Durch den witzigen Ton als Urheber überführt, reiste er heimlich bei Nacht und Nebel ab. Den Kammerherrenschlüssel und verfängliche Briefe und Gedichte Friedrichs hatte er im Gepäck. In Frankfurt, wir wissen es bereits, wurden ihm diese Souvenirs wieder abgenommen. Voltaires Abgang im Frühjahr 1753 riss eine kaum zu schließende Lücke in den Freundeskreis von Sanssouci. Es war eine reine Männergesellschaft, in der niemals ein Frauenlachen erklang. Knapp 1 Jahr später erschien eine anonyme, boshafte Schrift über das Privatleben König Friedrichs von Preußen, die offensichtlich von Voltaire in Umlauf gesetzt wurde. Mit unanständigen Wortspielen stellte sie Friedrichs angebliche Beziehung zu Offizieren und Pagen dar. Überaus würdig schrieb Friedrich an seinen Pariser Gesandten. Ich habe das Glück, sehr gleichgültig zu sein gegen alle Reden und Schriften, die man auf meine Kosten in Umlauf setzt. Ja, ich bin ganz stolz darauf, einem armen Autor, der ohne all seine Injurien gegen mich vielleicht Hungers sterben würde, Honorare einzutragen. Ich habe stets die Urteile des Publikums verachtet und für mein Verhalten nur die Zustimmung meines Gewissens in Betracht gezogen. Ich diene dem Staat mit aller Fähigkeit und Reinheit, welche die Natur mir verliehen hat. Obgleich meine Talente schwach sind, bin ich darum doch nicht weniger gegen den Staat quitt, denn niemand kann mehr geben, als er hat. Und im Übrigen haftet es dem Begriff der öffentlichen Stellung als ein Merkmal an, dass man der Kritik, der Satire und oft sogar der Verleumdung als ein Stichblatt zu dienen hat. Ich verlange weder Widerlegung des Buches noch Bestrafung des Verfassers. Ich habe diese Verleumdung mit sehr ruhigem Blut gelesen und sie sogar ein paar Freunden mitgeteilt. Man muss eitler sein, als ich es bin, um sich über derartiges Gekläff zu ärgern. Und ich müsste weniger Philosoph sein, als ich es bin, um mich vollkommen über die Kritik erhaben zu dünken. Man sollte annehmen, dass diese Niedertracht des Franzosen die Beziehung zwischen den beiden Männern ein für allemal zerstört hätte. Aber das geistige Band zwischen diesen beiden außergewöhnlichen Menschen erwies sich als stärker. Sie dauerte insgesamt 24 Jahre und umfasst 654 Briefe Voltaires. Zehn Jahre dauerte der Frieden in Mitteleuropa und mochten Friedrichs Untertanen auch sorglos sein. Der König war, ungeachtet aller Zerstreuungen, wachsam. Er beobachtete genau die politischen Strömungen um sich herum. Auch wenn Maria Theresia jedem erzählte, sie sei entschlossen, die Bestimmungen des Friedensvertrages zu erfüllen und ein für allemal auf Schlesien zu verzichten, so glaubte Friedrich keine Silbe. Er hielt selbst zu wenig von Verträgen, als dass er Worten eine Bedeutung beimessen würde. Einem Freund sagte der König, »Auch wenn sie am Altar schwüre, sie sei meine Freundin, so würde ich ihr nur so lange trauen, als sie keine Gelegenheit findet, mir zu schaden.« Friedrich wusste genau, dass es Österreich nie wagen würde, ihn allein anzugreifen. Also durfte Österreich keine Verbündeten finden. Aber einen Verbündeten hatte Maria Theresia schon. Russland. Die Zarin Elisabeth Petrovna war zunächst eine Feindin der Österreicher und eine Verehrerin Friedrichs gewesen. Auf seinen Rat hatte sie ihren Sohn Peter mit Katharina von Anhalt-Zerbst vermählt. Dass sie nun auf Seiten der Österreicher stand, hatte sich Preußens König selbst zuzuschreiben. Friedrich hatte sich mit seiner üblichen Spottlust über ihre Vorliebe für Branntwein und prächtig gewachsene Männer lustig gemacht. Die Tochter Peters des Großen war keine sensible Natur, aber das war doch ein zu starker Tobak. Zu allem Übel hatte es der sparsame König versäumt, ihren allmächtigen Kanzler Bestuzhev zu bestechen. Maria Theresia dagegen versorgte die Zarin reichlich mit Tokaierwein und den Kanzler mit Talern. Als Friedrich auch noch einen Boten des Tartarenkans, einen erbitterten Gegner der Zarin, huldvoll empfing, war das Maß voll. Russland brach die diplomatischen Beziehungen zu Preußen ab. Und als ob das nicht schon katastrophal genug gewesen wäre, zog auch London seinen Gesandten kurzerhand ab, nachdem Friedrich wieder einmal seinen Onkel Georg auf dem Thron von England beleidigt hatte. Blieb Frankreich, der Verbündete im Kampf um Schlesien. Der Erbfeind der Habsburger, eine sichere Bank. Oder doch nicht? In Nordamerika besaß Frankreich Louisiana und Kanada. Plötzlich beschloss es, das Ohio-Tal zu besetzen, das beide Gebiete verband. England zögerte keinen Augenblick und reagierte. Ohne Kriegserklärung eröffnete es den Kaperkrieg gegen die französische Flotte und brachte 300 Handelsschiffe als gute Prise auf. Sogleich empfahl Friedrich dem französischen Gesandten, ins englische Hannover einzurücken. Frankreich schlug vor, Preußen solle in Hannover einrücken, Hier ließe sich ein guter Fang machen. Friedrich lehnte ab, er sei schließlich kein Straßenräuber. Das war freilich ein vorgeschobener Grund. Der preußische König wusste nur zu genau, dass dann die Zarin, gut gefüttert mit britischem Gold, über ihn herfallen würde. Der Bruch mit Ludwig XV. Und vor allem mit seiner mächtigen Mätresse, Madame de Pompadour, war da. Der preußische König trat darauf die Flucht nach vorne an und verbündete sich jetzt mit den Engländern. Am 16. Januar unterschrieb er den Vertrag von Westminster, der ihn in Europa isolierte. Und so ganz korrekt war das auch nicht, denn eigentlich galt ja immer noch der Pakt mit Frankreich. Die Franzosen, vor allem die Marquise de Pompadour, die Tochter des Fleischers Poisson, waren empört. Wusste sie doch, dass Friedrich von den drei großen Huren auf den Thronen Europas gesprochen hatte. Jetzt war Frankreich zu einem Vertrag mit Österreich bereit, zumal Maria Theresia die Pompadour in einem Brief sogar als liebe Cousine ansprach. Der englische Geschichtsschreiber Macaulay empörte sich noch Jahrzehnte später darüber. Die Kaiserin, obschon die stolzeste der Fürstinnen, obschon die strengste der Matronen, vergaß in ihrem Durst nach Rache sowohl die Würde ihres Geschlechtes als die Reinheit ihres Charakters und ließ sich herab, der niedrig geborenen und niedrig denkenden Beischläferin zu schmeicheln, die, nachdem sie durch ihre eigene Preisgebung Einfluss erlangte, ihn durch Preisgebung anderer wahrte. Maria Theresia schrieb wirklich mit eigener Hand eine Note voll Äußerungen der Freundlichkeit und Achtung an ihre teure Cousine, die Tochter des Fleischers Poisson, die Frau des Finanzpächters d'Etioles, die Seelenverkäuferin junger Mädchen für den Harem eines alten Lüstlings. Eine seltsame Cousine für die Erben so vieler Kaiser des Abendlandes. Österreich und Frankreich schlossen ein Verteidigungsbündnis. Im Falle eines Angriffs musste jeder der beiden Staaten dem anderen mit 24.000 Mann zu Hilfe kommen. Friedrich fühlte den Strick der Einkreisung um den Hals und schrieb dem englischen Gesandten Mitchell, der ihn beschwichtigen wollte: »Wie, mein Herr, was sehen Sie in meinem Gesicht? Glauben Sie, dass meine Nase dazu geschaffen ist, Nasenstüber hinzunehmen? Bei Gott, ich werde sie mir nicht gefallen lassen. Maria Theresia will den Krieg, gut? Sie soll ihn haben.« Das war der Entschluss zum Präventivkrieg. Der preußische König trat mit 4 Millionen Untertanen gegen 80 Millionen Feinde, gegen Russland, Österreich und Frankreich an. Voltaire meldete sich und prophezeite Friedrich den Untergang seines Ruhmes als Philosoph und Friedensfürst. Friedrich antwortet postwendend, dass er das Glück des Friedens wahrlich den Schrecken des Krieges vorziehe. Er schloss den Brief mit dem bemerkenswerten Satz: »Doch ich, umdreuet von Verderben, muss kühn dem Sturm entgegenziehen, als König denken, leben, sterben.« Am 28. August 1756 ritt Friedrich in Sachsen ein. Der preußische König wollte, wenn er das österreichische Böhmen angriff, die sächsische Armee nicht im Rücken haben. Er wollte diese Soldaten seinem Heer angliedern. Und er wollte sich von den reichen Sachsen auch den Krieg mitfinanzieren lassen. 4 Millionen Taler jährlich. Kampflos marschierten die preußischen Regimenter ein. Der sächsische Premierminister Graf Brühl bewies sogleich, dass Friedrich mit Recht von ihm gesagt hatte, er besitze 1500 Perücken, aber keinen Kopf. Er hatte gar nichts vorbereitet. Die sächsischen Regimenter lediglich in ein befestigtes Lager bei Pirna zusammengezogen. So bot König August die Neutralität Sachsens, denn das hatte Friedrich beim Einmarsch verlangt. Aber das war jetzt nicht mehr genug. Friedrich verlangte ein Bündnis gegen Österreich und die Angliederung der sächsischen Armee an die preußische. Als sich der sächsische Gesandte daraufhin empörte, entgegnete Friedrich, er lege Wert darauf, originell zu sein. Aber diese Forderung war selbst dem barocken August zu viel. Er klagte: »Wie sollte ich meine Waffen gegen eine Fürstin wenden, die mir niemals Grund dazu gegeben hat? Es ist mein Wille, keinen Teil an diesem Krieg zu nehmen. Meine Rechtschaffenheit, die ich bis zum 60. Lebensjahr bewahrt habe, gestattet mir nur, Eurer Majestät zu erwidern, dass Sie sich meiner Länder ohne Ursache bemächtigt haben. Europa wird richten über meine Sache. Aber was half das? Österreichischer Entsatz wurde in der Schlacht von Lobositz zurückgeschlagen und die Sachsen kapitulierten auf Gnade und Ungnade. Den sächsischen Offizieren stellte man den Eintritt in die preußische Armee frei. Fast keiner machte davon Gebrauch. Die Unteroffiziere und Gemeinen, 18.000 Mann, zwang man, dem König von Preußen den Fahneneid zu leisten. Ein Unsinn, denn schon bei dem ersten Marsch in die preußischen Garnisonsstädte desertierten 2/3, der Rest später. Viele gingen nach Österreich und bildeten dort die 12.000 Mann starke sächsische Exilarmee. Maria Theresia hatte sie von ihrem Ehrenwort, nicht gegen Preußen zu fechten, entbunden. Friedrich wollte den Feind in Sachsen erwarten. Seiner Schwester Wilhelmine schrieb er: Es ist beschämend, dass ich mich in meinem Alter mit 3 wütenden Weibern herumschlage. Doch ich muss mich meiner Haut wehren und es diesen Damen beibringen, den Degen wieder niederzulegen und zu ihrer Spindel zu greifen. Für meine Person, liebe Schwester, fürchte nichts von diesem Kriege. Nur die Tüchtigen kommen um. Der Durchschnitt und Leute meines Schlages bleiben stets erhalten. Aber seine beiden fähigsten Offiziere, Feldmarschall Schwerin und General Winterfeld, erhoben Einspruch. Sie schlugen vor, die Armee sollte sich teilen, nach Böhmen marschieren und sich vor Prag vereinigen. Friedrich war einverstanden und befahl außerdem seinem Feldmarschall Lewald, der mit 30.000 Mann Ostpreußen gegen die russische Dampfwalze halten sollte, im Falle eines Sieges mit den Russen Frieden zu schließen und das polnische Westpreußen zu verlangen. Friedrich griff mit seinen beiden Armeen die gleich starken, gut verschanzten Österreicher bei Prag an. Aber entgegen Schwerins Rat hatte man das Gebiet vorher nicht hinreichend erkundet. Friedrich selbst wurde vor Aufregung übel. Die Truppen blieben im Morast stecken. Winterfeld wurde schwer verwundet. Das Regiment Schwerins wandte sich zur Flucht. Da stieg der 72-jährige Feldmarschall vom Pferd, ergriff die Fahne und stürmte gegen den Feind. Nach wenigen Schritten brach er tödlich getroffen zusammen. Der Angriff kam nicht vorwärts. Aber was der Heldenmut Schwerins nicht vermochte, das verschaffte dem König die Torheit des Prinzen Karl von Lothringen, des Schwagers Maria Theresias. Er führte möglichst viele Truppen zu seinem bedrohten Flügel herüber, bis plötzlich in der Mitte der österreichischen Front eine Lücke klaffte. Friedrich war aufmerksam und beweglich. Sofort warf er Truppen gegen die Blöße. Prinz Karl bekam einen Brustkrampf und die Österreicher gerieten ins Wanken. Der größte Teil, an der Spitze Prinz Karl, flüchtete in die Festung Prag. Es war ein teuer erkaufter Sieg. Der preußische König hatte 13.000 Mann an Toten und Verwundeten eingebüßt und den einzigen General, der bei ihm Autorität besaß. Schon wenige Tage nach dem Bluttag von Prag wurde ihm die Gefährlichkeit seiner Lage klar. Er hatte 3 Aufgaben. Er musste Prag blockieren, die 2. österreichische Armee, die 54.000 Mann stark unter Feldmarschall Daun bei Kulin stand, schlagen und den langsam anrückenden Franzosen die Stirn bieten. Unmöglich konnte er diese 3 Dinge auf einmal tun. Friedrich war kein Hasardeur. Er wagte es nicht, den größten Teil der Prager Belagerungsarmee gegen Daun zu werfen. Er setzte in Kulin nur 34.000 Mann ein. Der König griff Dauns 1,5-fache Übermacht am Nachmittag des 18. Juni an. Wie immer wollte er sich nur auf einen Flügel des Feindes werfen und dann die Front aufrollen. Der Angriff gelang. Freilich wurde die Lage kritisch, weil sich auch der andere Flügel der Preußen entgegen dem Befehl in die Schlacht verwickeln ließ, so dass Friedrich über keine Reserven verfügte. Aber auf dem Angriffsflügel ging alles gut. Die preußischen Grenadiere kletterten über die Leichenhaufen ihrer Kameraden wie über Erdhügel. Daun verlor den Kopf und befahl den Rückzug. Es war 5 Uhr nachmittags und die Entscheidungsstunde des ganzen Krieges. Aber einige Unterführer Downs wollten die Schlacht nicht verloren geben. Feldmarschallleutnant Graf Wied ließ seine Dragoner auf das eigene zurückflutende Fußvolk einhauen, um es zum Stehen zu bringen. Der sächsische Oberstleutnant von Benkendorf warf sich ohne Befehl mit 2 Schwadronen den Preußen entgegen, die übrige Kavallerie folgte. Die Entschlusskraft 2 Männer machte Weltgeschichte. Hätte Friedrich die halb gewonnene Schlacht von Kolin ganz gewonnen, so hätte der Krieg keine 7 Jahre gedauert. Die Preußen sind von dem Kampf gegen die Übermacht zu Tode ermattet. Aber Friedrich will nicht nachgeben. Er sammelt 40 Mann und sprengt ihnen voran den feindlichen Geschützen entgegen. Doch das Häuflein hinter ihm folgt ihm nicht. Die Augen voller Tränen zieht er sich mit seiner geschlagenen Armee nach Prag zurück. Einen Vorteil brachte Kolin freilich für Friedrich. Von diesem Tage an besaß Graf Daun so unverrückbar das Vertrauen der Kaiserin, dass sie ihn 1 Jahr später zum Oberbefehlshaber machte und bis Kriegsende behielt. Eine Entscheidung, die stark dazu beigetragen hat, den König von Preußen zu retten. Die Situation war nach Kolin verzweifelt. Friedrich verfügte in Böhmen über etwa 60.000, Lewald in Ostpreußen über 30.000 und der Herzog von Cumberland, der die Franzosen in Schach halten sollte, über 36.000 Mann. Gegen die Schweden konnte er überhaupt keine Armee aufstellen. Zusammen waren das 130.000 Mann. Ihm gegenüber standen 100.000 Österreicher, 90.000 Russen, 100.000 Franzosen, 30.000 Mann Reichstruppen und 20.000 Schweden, also insgesamt 340.000 Mann. In einem Brief an die Schwester Wilhelmine tobt er seine Empörung aus. Ich bin in dem Falle eines Wanderers, der sich von Räubern umringt und mit dem Tod bedroht sieht. Das ist ruchlos und ein Schandfleck für die Menschen und die guten Sitten. Hat man je gesehen, dass 3 große Fürsten sich zusammentun, um einen 4. zu vernichten, der ihnen nichts zuleide getan? Wenn in der bürgerlichen Gesellschaft 3 Leute sich einfallen ließen, ihren biederen Nachbarn zu plündern, so würden sie gerädert werden auf Befehl des Gerichtes. O Zeiten, o Sitten! Wahrlich, es wäre besser, unter Tigern, Leoparden und Luchsen zu leben, als in einem Jahrhundert, das für gesittet gilt, unter den Meuchlern, Räubern, Treuebrechern, welche diese arme Welt regieren. Friedrich führte die Hauptarmee selbst an die sächsische Grenze zurück. Mit dem östlichen Teil der Truppen sollte sein Bruder, der Thronfolger August Wilhelm, die Lausitz und Schlesien abdecken. Der Prinz schwankte in seinen Entschlüssen, verlor seinen ganzen Fuhrpark und mehrere tausend Mann durch Desertation. Der König war von bitterster Schärfe. Du weißt nicht, was du willst, noch was du tust. Du wirst immer nur ein jammervoller Heerführer sein. Befehlige doch einen Harem von Hoffräuleins meinetwegen. Solange ich am Leben bin, vertraue ich dir nicht mehr den Befehl über 10 Mann an. Wenn ich tot bin, mache so viel Dummheiten, wie du willst. Die gehen dann auf deine Rechnung. Aber solange ich lebe, sollst du keine mehr machen. Mögen deine besten Offiziere jetzt die Schweinerei, die du angerichtet hast, wieder gut machen. Was ich dir sage, ist hart, doch wahr. Als sich die Armeen wieder vereinigten, behandelte er ihn mit schneidender Verachtung. Den Generalen der Ostarmee ließ er sagen, sie verdienten alle den Kopf zu verlieren. Der Thronfolger war zu weich, um solche Behandlung auszuhalten. Er nahm den Abschied und starb 1 Jahr später, ohne sich mit seinem Bruder ausgesöhnt zu haben. Friedrich hatte keine Zeit für Sentimentalitäten, er kämpfte ums Überleben. Im Westen wuchs die Gefahr immer mehr. 2 Armeen von zusammen 100.000 Mann hatte Frankreich aufmarschieren lassen. Die nördliche führte der Herzog Richelieu, die südliche Prinz Soubise. Durch die Feigheit Cumberlands siegten die Franzosen bei Hastenbeck. Die Lage im Westen wurde bedenklich, da Cumberland sich mit den Franzosen einigte und sich und die hannoversche Armee für neutral erklärte. Die Franzosen besetzten Hannover, Hessen, Braunschweig und bedrohten Magdeburg. Friedrichs Westflanke lag schutzlos offen. Gleichzeitig schlugen die Russen Feldmarschall Lewald, besetzten Ostpreußen und misshandelten die Bevölkerung. Es kam noch schlimmer. Der Kroatenführer Hardik drang von Sachsen aus mit 3000 Mann in das schwach verteidigte Berlin vor, erpresste eine Kontribution von 215.000 Talern und drückte 24 Stunden später wieder ab, als der Anmarsch preußischer Truppen gemeldet wurde. Der preußische Graf Lehndorff schreibt in sein Tagebuch: Nach einer unruhigen Nacht erfahre ich, dass Berlin nachts kapituliert und dem Feinde 215.000 Taler gezahlt hat. Dass Hardik nur eine geringe Truppenmacht besitzt, weswegen unsere Demütigung umso größer ist, ziemlich gute Manneszucht gehalten hat und sich nun vor General Seydlitz und Fürst Moritz zurückzieht. Etwas erleichtert begebe ich mich zur Königin. Indem ich die Gemächer betrete, finde ich sie mit dem ausgestattet, was man in den ordinären Schenken antrifft. Überall liegen Strohsäcke. Und die Damen sitzen auf ihrem Lager. Die kranke Prinzessin Heinrich ist auf die Erde gebettet. Prinzessin Amalie schreibt im Stehen einen Brief, da sie weder Tisch noch Stuhl hat. Und die Königin hat sich in einen großen Pelz gehüllt und stirbt vor Kälte. Am rührendsten ist es aber, die gute alte Gräfin Kammar zu sehen. Sie hat die Nacht kein Auge geschlossen, aber ihr Humor hält sie aufrecht, und sie versteht es, allem eine heitere Seite abzugewinnen. Nichts wirkt aber auch erheiternder, als sie auf ihrem durchlochten Stuhl zu sehen, während vor ihr die Königin und der ganze königliche Hof mit den Ministern konferieren. Nach der Besichtigung der Festung lässt sich die Königin zum Spiel nieder in einem Zimmer, in dem sich alle Verrichtungen des täglichen Lebens abspielen. Eine Kammerfrau bügelt die Wäsche ihrer Herren, die Königin verschwindet hinter einem Schirm, und man vernimmt Töne, die den Gebrauch eines gewissen Topfes andeuten. Alles schien verloren. Ein Jahr nach Kriegsbeginn lag der größte Teil des Landes dem Zugriff des Feindes offen. Friedrich denkt an Selbstmord, schreibt aber auch eine Sintflut an Versen. Er denkt an einen Sonderfrieden mit Frankreich und bietet dem Marquis von Pompadour das in der Schweiz gelegene damals preußische Fürstentum Neufchâtel auf Lebenszeit an, als Handgeld noch 500.000 Franken. Doch da bietet ihm das Schicksal eine Chance. Die österreichische Reichsarmee hatte seit 2 Tagen keine Verpflegung bekommen. Sie musste angreifen oder zurückgehen. Am 5. November attackiert Soubise mit seiner Südarmee im Verein mit der Reichsarmee bei Rossbach die Preußen. Es standen 34.000 Mann der Verbündeten gegen 22.000 Mann, die Friedrich unter seinem Kommando hatte. In 1,5 Stunden war alles vorbei. Der preußische König hatte einen triumphalen Sieg errungen. Die Reichsausarmee, wie man die Reichsarmee jetzt nannte, kam erst jenseits des Mains, die Franzosen erst am Harz zum Stehen. Goethe schrieb nach der Schlacht von Rossbach: Zum ersten Mal nach langen Jahrhunderten völligster Schwäche und Erstorbenheit durchdrang die Deutschen wieder das spornende Glück erprobter Kraft und Tüchtigkeit. Das stolze Bewusstsein politischer Machtstellung. In ganz Deutschland, in dem damals in 24.000 Städten, 3.000 Marktflecken und 1 Million Dörfern etwa 24 Millionen Menschen lebten, wurde gejubelt. Die Leute reimten: Und kommt der große Friedrich und klopft nur auf die Hosen, so läuft die ganze Reichsarmee, Panduren und Franzosen. Auch die Russen zogen sich jetzt zurück. Versorgungsschwierigkeiten, Nachrichten über eine Erkrankung Elisabeths und vor allem kräftige Zahlungen an Bestuschew hemmten den russischen Siegeswillen. Aber in Schlesien hatten inzwischen die Österreicher mit gewaltiger Übermacht den Herzog von Bevern bei Breslau geschlagen und ihn, den Schwager des Königs, gefangen genommen. Die Beamtenschaft wurde auf Maria Theresia vereidigt. Der Traum eines preußischen Schlesiens schien ausgeträumt. Aber in Eilmärschen nahte König Friedrich. Er vereinigte seine 12.000 Mann mit den 20.000 Mann, die als Trümmer der Hauptarmee ihm entgegenzogen. Die Stimmung war verzweifelt, trotz Rossbach. Friedrich war entschlossen, die 60.000 Österreicher, eine gewaltige Übermacht, sofort anzugreifen. Aber vor allem musste er die Moral der Armee wiederherstellen. Die Generale der geschlagenen Armee Beverns ließ er verhaften, die Truppen aber behandelte er, als ob sie von einem Sieg kämen. Er ließ sie reichlich verpflegen, sprach Beförderungen aus und sorgte für ausreichend Wein. Nach 3 Tagen hatte er sie wieder in der Hand. Ein König, der in diesen kalten Winternächten mit seinen Soldaten am Wachfeuer schlief und ihnen nach einiger Zeit Platz machte, damit sie sich auch aufwärmen konnten, durfte sich auf seine Truppen verlassen. Jetzt bestellte er seine Generale und Stabsoffiziere in sein Quartier bei Leuthen und sagte, oft mit Tränen in den Augen, in französischer Sprache: Meine Herren, ich habe Sie hierher kommen lassen, um Ihnen erstlich für die treuen Dienste, die Sie seither mir und dem Vaterlande geleistet haben, zu danken. Ich erkenne Sie mit dem gerührtesten Gefühl. Es ist beinahe keiner unter Ihnen, der sich nicht durch eine große, ehrbringende Handlung ausgezeichnet hätte. Mich auf Ihren Mut und Ihre Erfahrung verlassend, habe ich den Plan der Bataille gemacht, die ich morgen liefern werde und liefern muss. Ich werde gegen alle Regel der Kunst einen 2-mal stärkeren, auf Anhöhen verschanzt stehenden Feind angreifen. Ich muss es tun, oder es ist alles verloren. Wir müssen den Feind schlagen oder uns von seinen Batterien alle begraben lassen. So denke ich, so werde ich auch handeln. Ist einer oder der andere unter Ihnen, der nicht so denkt, der fordere hier auf der Stelle seinen Abschied. Ich werde ihn ihm ohne den geringsten Vorwurf geben. Natürlich meldete sich niemand, und es war das Glück des Königs, dass ihm der bewährte Schlachtenverlierer Karl von Lothringen gegenüberstand. Der Prinz verließ seine befestigte Stellung und zog dem König entgegen. Die Preußen fochten todesmutig. Am Abend war die österreichische Armee geschlagen und befand sich auf dem Rückzug. Die Siege von Leuthen und Rossbach hoben Friedrichs Ruhm bis an die Sterne. Damit hatte er sich, wie auch Napoleon später bemerkte, endgültig in die Reihe der größten Feldherren katapultiert. Rossbach und Leuthen waren gewonnen. Aber noch immer stand Friedrich mit 5 Millionen Menschen gegen 100. Er überschätzte seine Lage nicht und wünschte Frieden. Aber er hoffte auf Landzuwachs in Sachsen oder Westpreußen. Schließlich sei ihm der Krieg aufgezwungen worden, meinte er. Aber gleichzeitig schrieb er einen seltsam bescheidenen Brief an Maria Theresia. Ohne die Schlacht von Kolin, wo mir das Glück zuwider war, würde ich vielleicht Gelegenheit gehabt haben, Ihnen meine Aufwartung zu machen. Es kann sein, dass wider meine Natur dero Schönheit und Großmut den Sieger überwunden, wir aber ein Mittel gefunden hätten, uns zu vergleichen. Eure Majestät hatten zwar einigen Vorteil in Schlesien, er war aber nicht von langer Dauer. Und die letzte Schlacht ist mir wegen des dabei vergossenen vielen Blutes doch schrecklich. Ich habe meinen Sieg genutzt und Breslau eingenommen, so dass ich imstande sein werde, in Böhmen und Mähren einzurücken. Überlegen Sie dieses, meine Cousine. Lernen Sie einsehen, wem Sie vertrauen. Sie werden sehen, dass Sie Ihr Land ins Verderben stürzen, dass Sie an Vergießung so vielen Blutes Ursache sind und dass Sie denjenigen nicht überwinden können, der, wenn Sie ihn hätten zum Freunde haben wollen, so wie er Ihr naher Verwandter ist, mit Ihnen hätte Europa zittern machen können. Wenn Ihnen Ihre Bundesgenossen so beistehen, wie es Ihre Schuldigkeit ist, so sehe ich voraus, dass es um mich geschehen sein wird. Allein es wird mich rechtfertigen, dass ich zur Vergrößerung des Hauses Bourbon nichts beigetragen und dass ich 2 Kaiserinnen und 3 Königinnen Widerstand leisten musste. Die Kaiserin schwankte, und noch mehr schwankte Frankreich. Der französische Außenminister Abbé Bernis hielt den Krieg für verloren. Er riet zu einem vernünftigen Frieden, bei dem alles bleiben sollte, wie es war. Auch Maria Theresia war erschöpft. Sie war inzwischen bereit, auf Schlesien zu verzichten. Anders die Zarin Elisabeth. Sie stellte den russischen Oberbefehlshaber vor ein Kriegsgericht, verbannte den korrupten Minister Bestuzhev nach Sibirien und ließ Ostpreußen erneut besetzen. Es gab einen feierlichen Einzug der russischen Armee in Königsberg. Das Kernland Preußens war also in den Händen der Russen. Ebenso die westlichen Provinzen, die von den Franzosen und den Reichstruppen besetzt waren. Russlands Tatkraft einigte noch einmal die Verbündeten. Maria Theresia rief, sie würde mit ihrem letzten Bataillon ihr letztes Dorf verteidigen. Auch Frankreich erklärte sich unter dem Einfluss der Pompadour bereit, noch einen Feldzug zu wagen. Es war ein Segen für Friedrich, dass in diesem kritischen Augenblick in England ein Staatsmann höchsten Ranges die Zügel ergriff, William Pitt. Dieser Staatsmann blickte zu Friedrich auf wie zu seinem Heiland. Er sah klar, dass Friedrich die Waffen und Geldmittel des Feindes Frankreich in Deutschland binden müsse. Nach Leuten nahm Friedrich dankbar die von Pitt angebotenen 5 Millionen Taler Hilfsmittel an. Den Oberbefehl über die Westarmee, hauptsächlich Hannoveraner, Hessen und Braunschweiger, übernahm an Cumberlands Stelle Friedrichs Schwager, Prinz Ferdinand von Braunschweig. Er jagte in wenigen Wochen die weit überlegene französische Armee von der Elbe bis zum Rhein. In den ersten Monaten des Jahres 1758 wurde es Friedrich klar, dass er trotz dieser Erfolge weiterkämpfen müsse. Er schrieb seiner Schwester Wilhelmine: Kurz, liebe Schwester, die Lumpen von Kaisern, Kaiserinnen und Königinnen zwingen mich dies Jahr noch zum Seiltanzen. Ich tröste mich mit der Hoffnung, dass ich dem einen oder anderen mit der Balancierstange tüchtig eins auswischen werde. Ist das aber geschehen, so muss man wahrhaftig an den Frieden denken. Welche Menschenopfer, welch entsetzliche Schlechterei! Das Vorurteil der Welt stempelt diese Bluttaten zwar zum Heldentum, wenn man sie aber aus der Nähe sieht, sind sie stets grauenvoll. Inzwischen waren die Russen in Frankfurt an der Oder erschienen, und Friedrich eilte mit 14.000 Mann seinem kleinen Ostheer zu Hilfe. Er kam gerade noch rechtzeitig, ehe die Russen die schwachen preußischen Kräfte angreifen konnten. Friedrich glaubte, dass er im Kampf gegen die Russen nicht viele Soldaten verlieren würde. Er verachtete das russische Heer, das größtenteils aus Leibeigenen bestand. Es gab Truppenteile, die in Ketten auf das Schlachtfeld gebracht wurden. Aber der König hatte den Feind unterschätzt. Die russische Armee, an Zahl nur wenig überlegen, verlor unter den fürchterlichen preußischen Angriffen in Zorndorf bei Frankfurt die Hälfte ihrer Männer. Aber sie standen eisern. Im kritischen Augenblick ergriff der König selbst die Fahne eines Grenadierbataillons und stürmte im Kugelregen vorwärts. Aber es nutzte alles nichts. Am Abend des 10-stündigen Ringens standen die Russen fast durchweg in ihren alten Stellungen. Aber die nächsten Tage zeigten, dass Zorndorf ein Sieg war, obwohl die Preußen 11.000 Mann an Toten und Verwundeten zu beklagen hatten, ein Drittel der Armee. Die Russen, mit doppelt so viel Verlusten, rückten ab und wagten ein ganzes Jahr keinen Kampf mehr. Friedrich marschierte nach Sachsen zurück. Obwohl ihm seine Offiziere davon abrieten, schlug er bei Hochkirch ein überaus gefährliches Lager auf. Die preußische Stellung war auf mehreren Hügeln verteilt und von Österreichern umgeben. Die Lage war für die Preußen so ungünstig, dass sogar der überaus vorsichtige österreichische General Daun einen Angriff wagte. Die Preußen erlitten schwere Verluste, konnten sich aber geordnet zurückziehen. Wieder einmal dachte der König an Selbstmord, zeigte einem Vertrauten eine kleine goldene Dose mit Opiumpillen. 3 Tage nach der Schlacht von Hochkirch erhielt Friedrich die Nachricht vom Tode seiner Schwester Wilhelmine. Sein Vorleser de Cat berichtet: Als ich ankam, fand ich den König schluchzend vor. Ich war einige Minuten bei ihm, ohne dass er mir ein Wort sagen konnte. Endlich rief er: Meine Schwester ist verloren für mich. Ohne Wiederkehr, mein Lieber. Ich werde sie niemals wiedersehen. Das ist der entsetzlichste Schlag, der mich treffen konnte. So verliere ich Mutter, Bruder, Schwester, alles, was mir teuer ist. Ein Verlust fällt stets mit einem anderen zusammen. Ach, wie bald werde ich weder Freunde noch Verwandte mehr haben. Der Tod nimmt mir alles. Mein Leben ist sehr unglücklich. In jenen Tagen erstarrte Friedrich mehr und mehr. Der Krieg schien verloren. Er besetzte zwar wieder Schlesien, aber seine Kräfte waren erschöpft. Er hatte seine Truppen und sein Geld verbraucht. Verzweifelt schreibt er an seinen alten Freund, den Marquis d'Argens: »Ich weiß fast nicht mehr, ob es auf Erden noch ein Sanssouci gibt, wo der Ort auch liegen mag. Für mich passt der Name nicht mehr. Kurz, lieber Marquis, ich bin alt, traurig und grämlich. Wenn Sie mich sähen, fänden Sie die Spuren dessen, was ich einst war, nicht mehr. Sie sähen einen alt und grau gewordenen Mann, der die Hälfte seiner Zähne verloren hat. Einen Mann ohne Heiterkeit, ohne Feuer, ohne Einbildungskraft. Kurz, einen Schatten. Wie wird alles das enden? Wenn wir auch noch einige Schläge, die man gegen uns führt, parieren, so werden wir am Ende doch unterliegen.« Als die Glocken das neue Jahr 1759 einläuten, wollte Friedrich seinen neuen Feldzug vorbereiten. Aber mit blassen Gesichtern gestanden seine Beamten die leeren Kassen. Doch der König wusste sich zu helfen. Seine drei Hofbankiers, Ephraim, Itzig und Isaak, mussten neue Taler prägen, ein wenig leichter als die alten. Aber nicht nur die preußischen Münzen wurden mit verringertem Silbergehalt geprägt, nein, auch polnische, russische und ungarische. Tüchtige Zwischenhändler tauschten sie in diesen Ländern gegen vollwertige um. Seine Majestät, der Falschmünzer, ließ sich den Krieg von seinen Feinden finanzieren. Aber selbst mit diesen Kunststücken gelang es ihm nur, eine Feldarmee von 110.000 Mann aufzustellen. Und was war das für eine Armee? Aus allen Teilen Deutschlands, selbst aus Feindesland, hatten die Werber Friedrichs die Männer mit Gewalt und Betrug nach Preußen gebracht. Und wen nicht die Begeisterung bei Friedrichs Fahnen hielt, den hielt der Stock. Diese Männer waren nicht zu vergleichen mit den gut gedrillten Soldaten, die Friedrich zu Beginn des Krieges zur Verfügung standen. Dass aber diese Männer keine große Lust verspürten, für Friedrich den Heldentod zu sterben, empfand der König als Betrug und befahl bei den ersten Anzeichen von Feigheit Spießruten laufen. Wie wollte er mit diesem gepressten Volk eine zweifache Übermacht schlagen? Militärisch gut stand es nur im Westen. Die Truppen von Hannover, Braunschweig und Hessen reichten, um die Franzosen in Schach zu halten. Gefährlich war es im Osten, vor allem weil Friedrich die Vereinigung von Österreichern und Russen nicht verhindern konnte. Am 12. August 1759 kam es zur Schlacht bei Kunersdorf. Dem österreichischen Feldherrn Laudon gelingt es, Friedrich die schwerste Niederlage des gesamten Krieges zuzufügen. Kunersdorf war ein grässliches Gemetzel. Die Preußen trugen die Hauptlast der Toten und Verwundeten mit etwa 22.000 Mann. Die Russen verloren 15.000 und die Österreicher am wenigsten, etwa 2.300. Friedrich sieht alles verloren. An den Minister von Finkenstein schreibt er an diesem Abend: »Mein Rock ist von Schüssen durchbohrt. Zwei Pferde sind mir unter dem Leib gefallen. Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Unser Verlust ist sehr beträchtlich. Alles flieht. Und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Das ist ein grausames Missgeschick. Ich werde es nicht überleben. Die Folgen davon werden schlimmer sein als die Sache selbst. Ich habe keine Hilfsmittel mehr, um nicht zu lügen. Ich halte alles für verloren. Den Untergang meines Vaterlandes werde ich nicht überleben. Leben Sie wohl. Für immer.« Aber der König, geschlagen und verzweifelt in einem kleinen Bauernhaus sitzend, von der Gicht gequält und zum Sterben müde, hält durch die Gewalt seines Namens Europa in Schach. Die Russen verweigern jeden weiteren Vormarsch, sie hätten genug geblutet. und auch Maria Theresia befiehlt Daun, unter allen Umständen eine Schlacht gegen Friedrich zu vermeiden. Der Nimbus des Genies ist ungebrochen. Und kaum der Vernichtung entkommen, rechnet Friedrich sofort wieder auf Landerwerb. Er brauchte Salbe auf die Wunde von Kunersdorf. Teile von Sachsen oder Polen wollte er für einen Friedensschluss haben. Seine Hoffnungen waren nicht unberechtigt. Frankreich war bankrott und wünschte Frieden. Aber da beging der König einen strategischen Fehler. Er schickte seinen General Fink mit 15.000 Mann gegen den österreichischen Feldmarschall Daun, um ihn mit einem Tritt aus Sachsen heraus zu befördern. Daun fürchtete Friedrich, nicht aber Fink. Der Preuße hatte gegen die österreichische Übermacht bei Maxen keine Chance und musste die Waffen strecken. Der König, der seine Schuld fühlte, litt wieder unter Depressionen. Seinem Vorleser Descartes sagte er: »Und wenn ich da einst aus all diesem Gewirre herauskomme, mein Freund, dann möchte ich den Rest meiner Tage so genießen, dass ich mir die Einkünfte einer Provinz, etwa 100.000 Taler, reserviere. Ich würde mir einige ehrenhafte, aufgeklärte und entgegenkommende Freunde erwählen, deren keiner jedoch ein Schmeichler sein dürfte. Mit allen Kräften würde ich bemüht sein, Ehrgeizige und Intriganten fern von mir zu halten. Ich würde nicht zu nahe an einer Stadt wohnen, um nichts von Königtum und Ehrfurchtsbezeugungen zu sehen. Als unverbrüchlichstes Gesetz würde ich die völlige Freiheit eines jeden hinstellen. Jeder sollte mit mir als Freund handeln und sprechen. Auf diese Weise, mein Freund, würde ich das Stückchen Lebensweg, welches mir noch übrig ist, mit einigen Blumen bestreuen.« Mit dem Programm, das der König zu diesem Zeitpunkt aufstellte, gab er schon den Entwurf seines Lebens nach dem Kriege. Allerdings blieb der Abstand zur Majestät gewahrt und vor allem legte er keineswegs die Regierung nieder. Das Jahr 1760 begann mit schlechten Vorzeichen. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Die Bevölkerung litt unter dem Elend des Krieges. Die Moral der Truppen war schlechter denn je. Aber noch immer war Friedrich in der Lage, Siege zu erringen. Im August schlug er bei Liegnitz die österreichische Übermacht und schöpfte neue Hoffnung. Aber dann wurde Berlin von Sachsen, Russen und Österreichern geplündert. Anfang November 1760 stießen Daun mit 64.000 Österreichern und Friedrich mit 44.000 Preußen bei Thurgau zusammen. Es kam zu einer erbitterten Schlacht. Friedrich flog eine Kugel in den Pelz. Sie wurde aber durch das dichte Fell und einen darunter getragenen festen Samtrock aufgehalten. Der König fiel nur in Ohnmacht und erlitt eine Prellung. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch, doch der Sieg gehörte den Preußen. Feldmarschall Daun schrieb fassungslos an Maria Theresia: »Gott hat es absolut so haben wollen. Sonst wäre es nicht möglich, dass es so unglücklich hätte endigen können. Gott ist gerecht. Ich werde alles mündlich erläutern können, wenn Eure Majestät noch so ein unglückseliges Tier wie ich bin vor Ihren allerhöchsten Augen werden ertragen und leiden können.« Der Sieg von Thurgau veranlasste den König von Frankreich zu der Erklärung, man habe vom Krieg genug. Auch Maria Theresia schien sich mit dem Verlust Schlesiens abgefunden zu haben. Nur Zarin Elisabeth sagte, sie würde lieber ihren Schmuck und die Hälfte ihrer Kleidung verkaufen, als mit Preußen Frieden zu schließen. Friedrichs Lage war schlechter als nach Kunersdorf. Zwar schleppten seine Werber nochmals 100.000 Mann zusammen, aber die volle Hälfte des Heeres bestand jetzt aus Ausländern. Der Feldzug des Jahres 1761 kam nur langsam in Gang. Man belauerte und beobachtete sich gegenseitig. Friedrich war gezwungen, in einem befestigten Lager bei Bunzelwitz den Angriff der dreifach überlegenen Gegner abzuwarten. Nur die traditionelle Angst vor dem preußischen König hielt sie in Schach. Aber die Lage war schlimm genug. Fast ganz Sachsen und der größte Teil Schlesiens, dazu Ostpreußen und Hinterpommern, waren vom Feinde besetzt. gar nicht zu reden von den rheinischen Besitzungen, die seit langem in französischer Hand waren. Und in diesem Augenblick verliert er seinen einzigen Helfer. Der englische Premier Pitt tritt zurück und sein Nachfolger Bute kündigt sofort den Hilfsgeldvertrag mit Preußen. Jetzt steht Friedrich am Abgrund. Im neuen Jahr kann er nur 60.000 Mann auf die Beine stellen. Seinem Freund D'Argent schreibt er: Ein geschickter Musiker soll gefragt worden sein, könnten Sie wohl auf einer Violine spielen, die nur 3 Saiten hat? Er spielte schlecht und recht drauf. Dann entfernte man noch eine Saite. Er spielte aber noch schlechter. Schließlich entfernte man auch die beiden letzten und verlangte, dass er seinem Instrument noch Töne entlocke. Da war es aus. Er spielte nicht mehr. Es steht schlimm um Preußen und um seinen König. Jetzt hofft er in seiner Verzweiflung auf die Türken, die Österreich im Süden angreifen sollen, und auf die Tataren, die Russland bedrängen mögen. Er hat sich einen klaren Termin gesetzt. Wenn die Türken nicht bis zum 20. Februar Österreich den Krieg erklärt haben, will er aus dem Leben scheiden. Seinem Minister Finkenstein schreibt er: Da unsere jämmerliche Lage uns nicht länger erlaubt, den kommenden Feldzug zu überstehen, müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, für meinen Neffen durch Verhandlungen so viel zu retten, wie wir aus unseren gierigen Feinden herausholen können. Und es geschieht das Wunder. Bevor Friedrich seinem Leben ein Ende setzen muss, stirbt die Zarin Elisabeth an einem Blutsturz. Den Thron besteigt der Sohn ihrer Schwester, Peter III., Gemahl der anhaltinischen Prinzessin Katharina. Der neue Zar ist ein sonderbarer Mensch. Er hat eine Vorliebe für Preußen, für Hundedressur und für Liebschaften mit buckligen und einäugigen Frauen. Peter beginnt die Verhandlungen mit einer seltsamen Bitte. Friedrich möge ihm, der noch im Krieg mit Preußen steht, den Schwarzen Adlerorden verleihen. Kopfschüttelnd schickt ihm Friedrich diesen Orden. Prompt rückte Peter auch Ostpreußen heraus, ohne Bedingungen. Peters blinde Verehrung für Friedrich gipfelt in seinem Wunsch, lieber preußischer General als russischer Zar zu sein. Und der Zar stellte Friedrich sogar 20.000 Mann zur Verfügung, die im österreichischen Böhmen plündern. Aber das Glück ist dem preußischen König nicht lange hold. Peters zum Teil unsinnige Anordnungen kosten ihn den Thron und bald darauf auch das Leben. Seine Gattin, die unscheinbare kleine Prinzessin aus Zerbst, die Friedrich nach Petersburg vermittelte, zettelt ein Komplott gegen ihren Gemahl an. Der Zar unterschreibt eine Abdankungsurkunde und wird wenig später während eines Gastmahls ermordet, angeblich ohne Wissen der Zarin Katharina. Katharina erwog zunächst, den Krieg gegen Preußen wieder aufzunehmen. Aber dann fand sie einen Brief Friedrichs an ihren verstorbenen Gatten, in denen sich der König freundlich über sie äußerte, was in der Tat überraschend war. Denn eigentlich war Friedrich der Meinung, dass die Zarin hinter Gitter gehörte. Der Brief stimmte Katharina milde. Nach kurzem Zögern entschloss sie sich zumindest, das in Russland unbeliebte Bündnis mit Preußen zu kündigen und die russischen Truppen unter dem General Tschernitschew aus Böhmen zurückzurufen. Als auch noch die Franzosen mit den Engländern Frieden schlossen, war Maria Theresia am Ende. Im heitersten Ton schrieb der König seiner Schwester, der Äbtissin Amalie: Du hast Beziehungen zum Himmel, die ich nicht habe, und kannst somit wissen, wie dein ewiger Schwiegervater uns begünstigt oder benachteiligt. Ich, armer Schmeichler, der keinen Hund im Paradiese kennt, lebe in der größten Unkenntnis darüber. Empfange das Getue, was mir begegnet, mit Freuden und ertrage das Böse mit Geduld. Auf dem sächsischen Jagdschloss Hubertusburg schlossen Preußen, Österreich und Sachsen am 15. Februar 1763 Frieden. Alle Grenzen blieben, wie sie bei Kriegsausbruch gewesen waren. Maria Theresia zitterte die Hand und die Feder versagte, als sie ihren Namen unter die Friedensurkunde setzen sollte. Der eigentliche Sieger war England. Es hatte mit 9 Millionen Einwohnern gegen die 22 Millionen Frankreichs gestanden und hatte gesiegt. Weil Frankreich im Festlandskrieg das Blut und das Geld aufbrauchte, die es in den Seekrieg hätte stecken können. Als König Friedrich heim nach Berlin reitet, macht er einen Umweg über Kunersdorf. Ein an Gicht leidender, 51-jähriger König kehrte heim. Berlin stand Kopf, als es hieß, am 30. März werde der König seinen Einzug halten. Schon am Morgen war alles auf den Beinen. Ehrenpforten waren aufgebaut, Girlanden schmückten die Straßen. Am Stadttor, an dem man den König erwartete, waren Innungen aufmarschiert. Die Menschen warteten. Es war kalt. Es wurde Mittag. Es wurde Abend. Von Friedrich keine Spur. Die Berliner hatten sich am falschen Tor postiert. Der König weilte längst in der Stadt. Ihm war nicht nach einem triumphalen Empfang. Er fühlte sich nur unendlich müde und hatte nur einen Wunsch: Preußen wieder zu Wohlstand und Frieden zu verhelfen. Das Erste, was er verfügte, war die Verteilung aller Militärpferde an kriegsgeschädigte Bauern. Dann ließ er die Magazinvorräte an die Bedürftigen austeilen und schließlich leerte er die Kriegskasse zum Wiederaufbau des Landes aus. Es waren zwar die miserablen Taler, aber es war immerhin Geld. Er war der Motor dieser riesigen Staatsmaschine, die sich jetzt, die Bürger mitreißend, in Bewegung setzte, um aus Trümmern, unbebauten Feldern und verwahrlosten Ländereien wieder ein blühendes Land zu schaffen, wie es einst gewesen war. Friedrich nahm diese Aufgaben sehr ernst. Seinem Bruder Heinrich schrieb er: »Es ist in dieser Lage meine Pflicht, zu arbeiten. Wenn ich je in meinem Leben dem Staat einen Dienst erweisen kann, so ist es jetzt. Und zwar, indem ich ihn aus seinem Zustand der Zerstörung wieder aufrichte und, wenn noch möglich, Missstände abstelle und Reformen durchführe, wo es erforderlich ist. Die Aufgabe ist unermesslich groß und vielfältig. Aber wenn mir der Himmel noch ein paar Lebenstage vergönnt, werde ich sie vollenden. Wenn nicht, werde ich einen Kurs festlegen, dem andere folgen können, wenn sie ihn für den richtigen halten.« Natürlich ist es wieder eine Wohltätigkeit mit drohend erhobenem Krückstock. Der König behält alles in der Hand. Einmal im Jahr versammelt er die Minister, aber nur als Zuhörer. Sie erfahren dann, wie viel Taler jedem Ressort zugewiesen werden. Er traut den Männern, die er »große Perücken« nennt, nicht über den Weg. Aber noch mehr misstraut er den Beamten. Um sie zu kontrollieren, reist er jedes Jahr ein paar Monate durch das Land. Er fährt in einem 30 Jahre alten Reisewagen, der nur ohne sein Wissen in der Nacht repariert werden kann. Denn Friedrich hält diese Ausgaben für pure Verschwendung. Wo er hinkommt, besichtigt er die Truppen und erkundigt sich über alle Einzelheiten des Wirtschaftslebens. Besonders Schlesien widmet er seine rücksichtslose Fürsorge. In der österreichischen Zeit lagen in der Provinz 2000 Soldaten, jetzt sind es 40.000. Damals waren die Steuern niedrig, jetzt sind sie hoch. 7.000 Häuser wurden im Siebenjährigen Krieg zerstört, 8.000 werden in 3 Jahren neu gebaut. Es weht eine härtere Luft in diesem neuen Staat, und in dieser Luft blühten Landwirtschaft und Textilindustrie kräftig auf. Trotz der hohen Steuern steigt der Wohlstand. Der König selbst lebt eiserne Sparsamkeit vor. Bei der kleinsten Mehrausgabe tobt er, als hätte ein General eine Festung verkauft. Seinen Küchenleiter, der den Etat von 1.000 Talern merklich überschritten hatte, lässt er zu 2 Jahren Festung verurteilen und verschärfte das Urteil auf Kerkerstrafe. Seine Gesandten fahren in schäbigen Kutschen, bis die Achsen brechen. Seine Beamten bezahlt er erbärmlich, die Schulmeister mit 50 bis 100 Talern jährlich. Über Reisespesen müssen alle Beamten genaue Listen führen und alle Quittungen beilegen. Und die Amtsleiter müssen vorschreiben, wie viele Tage die Reise erfordert. Ein halbes Jahr nach dem Hubertusburger Frieden starb August III., der König von Sachsen-Polen. Zwei Monate später folgte ihm sein Sohn, Kurfürst Christian von Sachsen. Damit war die polnische Königskrone vakant. Der Primas des polnischen Reiches, der bis zur Neubesetzung des Thrones verfassungsgemäß die Regierungsgeschäfte führte, erließ ein Sendschreiben an die Schlachta, den reichlich vorhandenen Adel des Landes, und berief eilig den polnischen Reichstag. Die Situation war ernst. Polen lebte in einem mittelalterlichen Reichsgebilde und war gegenüber den modernen Staaten Europas hoffnungslos zurückgeblieben. Etwa 30 altadelige Familien besaßen ungeheure Ländereien und sämtliche Lebewesen, die auf ihrem Boden lebten. Das Volk ging in Lumpen. Die Landleute schliefen auf Stroh und hausten in Holz- und Lehmhütten, mit dem Vieh unter einem Dach. Sie waren unterernährt und krank. Ärzte gab es nur in wenigen Städten. Geld kursierte überhaupt nicht, man tauschte. Der polnische Reichstag, in der die Adeligen die Geschicke des Landes lenken sollten, war eine Farce. Ein einziges Veto eines Abgeordneten konnte jeden Mehrheitsbeschluss zu Fall bringen. Von Gesetz und Ordnung konnte also in diesem Lande niemand wirklich sprechen. Zarin Katharina witterte bei diesen Verhältnissen eine gute Gelegenheit, sich dem russischen Volk als große Herrscherin zu präsentieren. Sie wollte auch ihren griechisch-orthodoxen Glaubensbrüdern in Polen die religiöse und staatsbürgerliche Freiheit erkämpfen und sich damit das Wohlwollen des einflussreichen Klerus sichern. In dem reichen Kranz ihrer früheren Liebhaber befand sich glücklicherweise ein Pole, Stanislaus Poniatowski, ein junger Adeliger, schön und recht unbedeutend, für den Posten eines Polenkönigs von russischen Gnaden vortrefflich geeignet. Aber so einfach war das nicht zu machen, das wusste auch die Zarin. Österreich und Preußen würden nicht stillhalten, wenn Katharina nach diesem Happen schnappte. Besser, man teilte die Beute. Die Zarin versprach Friedrich Westpolen und Maria Theresia das 10-mal so große Galizien. Im Osten schnitt sich Russland ein Stück ab. Der polnische Reichstag wurde von Katharina mit 3 Millionen Rubel bestochen und erhob Poniatowski zum König. Während Friedrich und Katharina über die Vergrößerung ihrer Reiche entzückt waren, litt Maria Theresia unter Gewissensqualen. Ihrem jüngsten Sohn Ferdinand schrieb sie: Diese unglückselige Teilung Polens, die mich 10 Jahre meines Lebens kostet. Gott will, dass ich einst mit schwerer Verantwortung beladen vor ihn trete. Ich finde kein Ende mit dieser Sache, so sehr bedrückt und verfolgt sie mich. Sie vergiftet meine auch ohne dies nur zu traurigen Tage. Da stellt sich natürlich die Frage, warum Maria Theresia diese Politik mitgemacht hat. Durch ein Veto hätte sie alles verhindern können. Die Antwort ist ganz einfach. Es wäre zum Krieg mit Russland gekommen, wenn die Österreicher sich bei der Teilung quergelegt hätten. In einer Welt, in der der Wolf die Schafe frisst, konnte ein einzelner Staat nicht auf Machtpolitik verzichten. Friedrich meinte sarkastisch, sie weinte, aber sie nahm. Die Beute des Königs von Preußen nahm sich im Vergleich mit Russland unscheinbar aus. Von den 3.900 Quadratmeilen, die sich die Großmächte angeeignet hatten, bekam er nur ein Sechstel. Und von den 5 Millionen Bewohnern dieser Gebiete fiel ihm gar nur ein Zehntel zu. Dennoch war er mehr als zufrieden. Die Erwerbung Westpreußens schloss die geografische Lücke zwischen Pommern und Ostpreußen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte besaß Preußen, von seinen mittel- und westdeutschen Territorien abgesehen, ein zusammenhängendes Staatsgebiet. Es erstreckte sich in ungeteilter Landmasse von der Elbe bis an die Memel. Sein Herrscher aber nannte sich von nun an nicht mehr König in, sondern König von Preußen. Jahr für Jahr bereiste der König nun das neue Gebiet. Die Bevölkerung litt immer noch unter der großen Armut, aber das Land selbst war herrlich. Um im Ausland keinen Neid zu erregen, jammerte und stöhnte der König und nannte Westpreußen eine Sandwüste, in der es nur Flöhe und Juden gäbe. Bevor er an die Ansiedlung von Deutschen ging, schuf er erst einmal Ordnung. Er hob die tief verwurzelte Leibeigenschaft auf, gab den Bauern Land, befahl die unparteiische gleiche Behandlung von Deutschen, Polen, Katholiken und Protestanten ohne Ansehen der Person und ordnete an, dass alle städtischen Beamten und Dorfschullehrer Polnisch zu lernen hätten. Die einfachen Polen erlebten unter Friedrich zum ersten Mal Schulunterricht, den der Reichstag verboten hatte, um das Volk in Unwissenheit zu halten. »1772 hatte Friedrich seinen 60. Geburtstag begangen. Längst war er zur originellsten und interessantesten Figur seines Jahrhunderts geworden. Überall sprach man von ihm. Fritzische Anekdoten waren der beliebteste Unterhaltungs- und Gesprächsstoff für Jung und Alt. In der jungen Demokratie der USA, in England und Frankreich, in Preußen, Bayern und Italien, in den Schlössern und in den Hütten kannte jedermann sein charakteristisches Konterfei.« Die kleine, krumme Gestalt, die messerscharfen Gesichtszüge mit der geraden Nase, die vorstehenden blauen Augen mit dem stechenden Blick, Dreispitz und Zopf, die zerschlissene Uniform mit den Schnupftabakflecken, den Krückstock, den er zu Fuß oder zu Pferde niemals aus der Hand ließ und den er nur allzu häufig drohend erhob. Die Gestalt des alten Fritzen genoss Weltruhm. Der Sultan von Marokko gab die Schiffsmannschaft eines preußischen Reeders, die an seinen Küsten gelandet war, ohne Lösegeld zu fordern, frei. Er kleidete die Matrosen von Kopf bis Fuß neu ein und verabschiedete sie mit den besten Grüßen an den König von Preußen. So sah ihn die Welt. Und wie sah sich Friedrich selbst? Er schrieb in jenen Jahren seiner Schwester Ulrike: »Ich tue meine Pflicht, so wie sie dieses Land erheischt, deren einziger Garant die Armee ist.« Der preußische König lebte, nicht zuletzt durch seine Krankheit dazu gezwungen, in seinen letzten Jahren außerordentlich zurückgezogen. Einen Brief voll grimmigen Humors schrieb der schwer an Gicht leidende seinem Bruder Heinrich Ende 1775. »Sie erkundigen sich, lieber Bruder, nach meiner Gesundheit. Ich gehorche Ihrem Wunsche und sage Ihnen, dass es sonst ganz gut geht. Nur fühle ich mich überaus schwach. Die Kräfte wollen noch immer nicht wiederkommen. Ich fange an, etwas zu gehen. Aber die Beine wollen mich anscheinend nicht tragen und ich habe in den Händen keine Kraft. Das Rückgrat will sich nicht aufrichten. Ich bin mehr schwach als krank. Aber das wird alles wieder werden. Ein Greis gebraucht eben mehr Zeit als ein junger Mensch, um wieder zu Kräften zu kommen. In meinen Jahren geht alles langsam.« In welchem Maße sich der 64-jährige König von Preußen mit dem Gedanken an den Tod beschäftigte, geht aus einem Brief hervor, den er im September des Jahres 1776 an Voltaire schrieb. »Ich bin krank gewesen im vergangenen Winter, es ist wahr. Aber seit meiner Genesung befinde ich mich ungefähr wie früher. Es gibt vielleicht Leute in der Welt, zu deren Bedauern ich zu lange lebe und die meine Gesundheit verlästern, in der Hoffnung, dass ich infolge ihres Geredes von derselben den gefährlichen Sprung ebenso schnell tue, wie sie es wünschen. Ludwig der 14. und Ludwig der 15. ermüdeten die Geduld der Franzosen. Ich bin jetzt 36 Jahre auf dem Platz. Vielleicht missbrauche ich nach jener Beispiel das Privilegium zu leben, und ich bin nicht hinreichend gefällig, um mich fortzumachen, wenn man meiner müde ist. Was meine Methode, mich zu schonen, betrifft, so bleibt sie immer dieselbe. Je mehr man um mich besorgt ist, umso zarter und schwächer wird der Körper. Mein Handwerk verlangt Arbeit und Tätigkeit. Mein Geist und mein Körper müssen sich nach ihrer Pflicht richten. Es ist nicht notwendig, dass ich lebe, wohl aber, dass ich tätig bin. Ich habe mich immer wohl dabei befunden. Indessen schreibe ich niemanden diese Methode vor. Ich begnüge mich damit, sie zu verfolgen.« Friedrich der Große war 63 Jahre alt, als er die Bayern vor den Österreichern rettete. Eine Tat, die die Bayern, die auch heute noch gern und oft auf Preußen schimpfen, nie zu schätzen wussten. Joseph II., Maria Theresias ältester Sohn und mittlerweile Mitregent, ein schwärmerischer, aber doch machtbewusster Wirrkopf, plante das Land der Bayern sich einzuverleiben. Er bot dem bayerischen Kurfürsten Karl Theodor einen Ländertausch an. Er lockte mit dem den Polen gestohlenen Galizien und offerierte auch das heutige Belgien, damals unter österreichischer Herrschaft stehend. Was Preußen anging, so war Joseph optimistisch. Er glaubte nicht, dass König Friedrich den Ruhm so vieler Schlachten um Bayern willen aufs Spiel setzen werde. Maria Theresia, die den preußischen König besser kannte als die anderen, war skeptisch. Sie schrieb: »Wenn der Krieg ausbricht, dann zählt nicht mehr auf mich. Ich werde mich nach Tirol zurückziehen, um dort meine Tage in der größten Einsamkeit zu beschließen und mich mit nichts mehr zu beschäftigen, als das traurige Los meines Hauses und meines Volkes zu beweinen.« Der Heißsporn in Wien, der sich für den edelsten und klügsten Herrscher der Christenheit hielt, hatte den alten König unterschätzt. Friedrich dachte gar nicht daran, diesen Machtzuwachs Österreichs tatenlos hinzunehmen. Er garantierte Karl Theodor sein bayerisches Erbe. Und nicht nur das. Friedrich zog seine Armee zusammen und schrieb aus dem Feldlager an den Herrscher in Wien: »Da ich weder Minister noch Sekretär bei mir habe, werden Eure kaiserliche Majestät sich mit der Antwort eines alten Soldaten begnügen. Ich, als Mitglied des Reichs, sehe mich unmittelbar verbunden, die Freiheiten und Gerechtsame des Deutschen Reichs zu unterstützen, durch welche der Gewalt des Oberhauptes des Reichs Grenzen gesetzt werden. Ich liebe und ehre Ihre Person. Es wird mir gewiss schwerfallen, gegen einen mit so vortrefflichen Eigenschaften begabten Fürsten, den ich persönlich hochschätze, kämpfen zu müssen. Dies sind meine Gedanken, die ich nach meinen geringen Einsichten Eure kaiserliche Majestät höchst selbst vorlege.« Als Friedrich aus Wien eine nichtssagende Antwort erhielt, erklärte er Österreich den Krieg und ritt mit der Vorhut über die böhmische Grenze. Der Sohn Maria Theresias fiel aus allen Wolken und war verzweifelt. Er hatte den König von Preußen, den alten Knochen, wie er ihn nannte, gnadenlos unterschätzt. Mit dem Optimismus der Schwäche hatte er nicht geglaubt, dass Friedrich für eine Bagatelle wie Bayern seinen gesamten Kriegsruhm aufs Spiel setzen würde. Und überhaupt, wer war er denn, der preußische König? Eine glückliche Chance hatte er ausgenützt, um eine Provinz zu erobern, wenn sich doch nur ihm so eine Möglichkeit bieten würde. Als Friedrich aber marschieren ließ, jammerte er seinen Ministern vor: »Die Erhaltung der Monarchie hängt an jetzo bei diesem entstandenen verderblichen und höchst gefährlichen Kriege von wenigen unglücklichen Augenblicken ab. Der Feind ist uns an Stärke wirklich überlegen und bekanntermaßen zu allen Mitteln bereit, ja, ein großer Kriegsmann. Wir sind wirklich ohne Alliierte. Also muss die Monarchie in sich selbst auch ihre Ressourcen holen und darauf allein bauen.« Joseph verlangte in Panik 40.000 Rekruten und eine Erhöhung der Steuern. Die Kaiserin riet jetzt zum Frieden um jeden Preis. Mit zitternder Hand schrieb sie selbst an ihren Erzfeind. Sie bat darum, das gute Einvernehmen wiederherzustellen, im Interesse des Menschengeschlechts und zum Segen ihrer beiden Familien. Friedrich zeigte sich von seiner noblen Seite. Er antwortete in liebenswürdiger Form, pries die Hochherzigkeit der Kaiserin und erbot sich, große militärische Operationen aufzuschieben. Die Verhandlungen gingen weiter und stürzten Maria Theresia in schwere Gewissenskonflikte. Sie rechnete mit einem Angriff Russlands. Sie fürchtete für den Bestand ihres Reiches. Sie verabscheute inzwischen Blutvergießen und sie bangte um ihre Kinder. Aber sie wollte auch nicht in einen Konflikt mit ihrem Ältesten geraten, der sich wie ein trotziger Knabe benahm. Sie schrieb ihm: »Wir waren eine Großmacht. Wir sind es nicht mehr. Wir müssen das Haupt beugen und zumindest die Trümmer retten und die Völker, die uns bleiben, glücklicher machen, als sie seit meiner unseligen Regierung es waren, weil wir trotz unserer Verluste doch den alten Vorrang behaupten wollen. Wir müssen uns verständigen. Die Preußen marschierten in Böhmen ein, aber zu einer Schlacht kam es nicht. Der Krieg erschöpfte sich in der Ausplünderung des Landes. Dieser Feldzug wurde von den Historikern Kartoffelkrieg genannt. Am 13. Mai 1779, dem Geburtstag von Maria Theresia, kam es zum Friedensvertrag von Teschen. Josef musste das von ihm besetzte Bayern bis auf das Innviertel räumen. Friedrich hatte wieder einmal seinen Willen durchgesetzt. 18 Monate nach dem Teschener Frieden schloss die Kaiserin für immer die Augen. Mit derselben Tapferkeit, mit der die 23-Jährige das Erbe ihres Vaters glorreich gegen Europa verteidigt hatte, ging sie von dieser Welt. Friedrich schrieb nach dem Tod der lebenslangen Feindin seinem Freund D'Alembert: Sie hat dem Thron Ehre gemacht und ihrem Geschlecht. Ich habe Krieg gegen sie geführt und bin niemals ihr Feind gewesen. Je mehr Friedrich versteinerte, desto mehr formte er sich die Lehren der Aufklärung nach seinen eigenen Bedürfnissen. Fertige Lehren zu übernehmen lehnte er ab, dazu war er zu sehr Willensmensch. Seine eigenen Antworten fand er auch auf die drei großen Probleme, die ihn zeitlebens beschäftigt haben. Gibt es einen Gott? Ist der Wille frei? Ist die Seele unsterblich? Über sie hat er umfangreiche Abhandlungen und endlose Briefe geschrieben. Den Atheismus lehnte er ab, vielleicht aus einem gewissen monarchischen Solidaritätsempfinden. Aber er betonte immer wieder, dass Gott sich um die Geschicke der Menschen nicht kümmere. Den üblichen Einwand, das Elend der Welt spreche gegen das Dasein eines gütigen Gottes, weist er ab. Nicht darfst du Gottes Weisheit schuldig nennen, statt deiner Einsicht Schwäche zu bekennen. Er, der Allmächtige, setzte dir die Schranken, die all dein Vorwitz nimmer bringt ins Wanken. Vielleicht will er durch diese Finsternisse demüt'gen die Vernunft, die Selbstgewisse, die schon frohlockte, wenn sie hie und da im Streiflicht eine Wahrheit dämmern sah. Sein Interesse an der Welt lässt ihm Alter nach. Das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und der Mathematik hat der alte Mann ignoriert. Er hielt sie für nutzlose Spielereien. Selbst für die Schifffahrt behauptete er, seien Astronomie und Geometrie ohne Wert. Die Landwirtschaft könne man nur von den Bauern lernen, nicht von Theoretikern. Die Elektrizität sei nur eine Sache für Neugierige. Als ihm schließlich ein Bischof von lenkbaren Luftschiffen vorschwärmt, meinte er, kein Mensch sei so töricht, sie zu benutzen. Natürlich ist er überzeugt, auch die Naturwissenschaften völlig zu beherrschen. Und wenn er seinem Generalstabsarzt Cotenius mitteilt, er habe seinen Minister Herzberg wegen Krankheit beurlaubt, so fügt er sogleich die erforderlichen medizinischen Ratschläge hinzu. Zugleich will ich euch noch sagen, wie ich anfange zu hoffen, dass es besser werden wird mit ihm. Von dem Geblüt, das nach dem Kopfe steiget, rührt die ganze Krankheit her. Und da er schon zur Ader gelassen, wird sich das mit dem Blute wohl geben. Und wenn nur abführende Mittel gebraucht werden, so wird sich die Krankheit wohl bald legen. Denn was ihr wegen des Gehirns auch für eine Besorgnis gehabt, das kann nicht sein und ist deshalb wohl nichts zu befürchten. Wie fast jeder alte Mensch verharrte er starr in den fest verankerten Überzeugungen und entfernte sich damit von der Wissenschaft seiner Zeit. Aber trotzdem gewährte er Rousseau Asyl in dem preußischen Neufchâtel. Friedrichs Schutz war für die französischen Philosophen wichtig. Die Behörden Frankreichs durften die Bevormundung nicht zu weit treiben. Sonst konnte das wichtigste Mitglied des philosophischen Clubs, der König von Preußen, eine Massenauswanderung in sein Land veranlassen, wie es Voltaire einmal vorgeschlagen hat. Aber einen Wunsch seiner philosophischen Freunde wies Friedrich entschieden zurück. Er vermied es, die Kirche zu brüskieren. Als sein Freund D'Alembert ihn nach dem Tode Voltaires bat, die Büste des Toten in einer Kirche aufstellen zu lassen, erwiderte der König höflich, Voltaire würde sich dort sicher langweilen. Er lehnte es auch ab, der neuen Religion der Vernunft in Potsdam einen Tempel errichten zu lassen. Denn wenn er auch selbst unreligiös war, er dachte aus politischen Gründen nie daran, das Ansehen der Religion im Volke zu schädigen. Wie er wirklich über das Christentum dachte, enthüllt folgende Bemerkung aus der Feder des preußischen Königs. Das Christentum hat, wie alle Mächte der Welt, einen bescheidenen Anfang gehabt. Der Held dieser Sekte ist ein Jude aus der Hefe des Volkes, von zweifelhafter Herkunft, der in die Abgeschmacktheiten der alten hebräischen Weissagungen gute Morallehren pflicht, dem man Wunder zuschreibt und der am Ende zu schimpflichem Tode verurteilt wird. 12 Schwärmer verbreiteten seine Lehre vom Morgenland bis nach Italien, gewinnen die Geister durch die reine und heilige Moral, die sie predigen, und lehren, einige Wunder abgerechnet, die Menschen mit glühender Einbildungskraft aufregen konnten, nichts als den Deismus. Immer häufiger machte Friedrich Bilanz. Vor 37 Jahren war sein Vater gestorben und er, Friedrich, hatte den preußischen Thron bestiegen. Damals war Preußen ein Staat von 2300 Quadratmeilen Umfang gewesen. Nun hinterließ er seinem Nachfolger 3600 Quadratmeilen. Damals hatte die Bevölkerung 2,5 Millionen Einwohner betragen. Nun war sie dabei, die 5-Millionen-Grenze zu überspringen. Die jährlichen Staatseinkünfte hatten sich verdoppelt, von 12 auf 24 Millionen Taler. Die Sollstärke der Armee betrug nicht mehr 76.000, sondern inzwischen 180.000 Mann. Im Staatsschatz ruhten mehr als 50 Millionen Taler. Ja, damals gab es noch so etwas. Sämtliche Kriegsschäden des 7-jährigen Gemetzels waren geheilt. Der Wohlstand seiner Bevölkerung hob sich merklich. Preußen gehörte unbestritten zu den 5 europäischen Großmächten. Und wenn man von London, Paris, Wien und Petersburg redete, dann sprach man unaufgefordert auch von Berlin. Trotzdem stöhnten die Berliner und die Preußen unter der Last des despotischen Regiments eines alten Herrschers, der sich und seine Zeit längst überlebt hatte und der offensichtlich niemals abtreten wollte. Als Roi Charmant, als Märchenkönig hatten sie ihn einst gefeiert, aber das lag schon 40 Jahre, fast ein halbes Jahrhundert zurück. Das beste Urteil, das man noch über ihn hören konnte, lautete: streng, aber gerecht. Um alles und jedes kümmerte sich der Greis in Sanssouci, wo man einen Sumpf austrocknen, eine Straße bauen, ein Dorf errichten, einen Kanal ausheben sollte, er allein entschied es. Ganz wie sein Vater, den er so grenzenlos verachtet hatte. Aber er entschied auch, welches Salz man den Kühen hinhängen sollte, ob eine Straße gepflastert, wie viel Stockwerke ein neues Haus erhalten sollte. Alles, wirklich alles, geschah auf Befehl. Es herrschte zwar Ordnung in diesem Preußen, aber dieser Kommandoton verwandelte das Land in einen Kasernenhof. Es war an der Grenze zur Unerträglichkeit. 3 Gardeleutnants, die ohne Urlaub einen 12-stündigen Ausflug von Potsdam nach Spandau unternommen hatten, büßten diesen Spaß mit einem halben Jahr Festung. Den Zivilbeamten erging es nicht viel besser. Seit 15 Jahren, seit Kriegsende, waren sie daran gewöhnt, bei kärglichem Lohn hart arbeiten zu müssen. Aber immer wieder spornte sie der König zu gesteigerter Tätigkeit, zu höherer Einsatzbereitschaft für den Staat an. Die Preußen waren, man kann es so sagen, müde, unter Friedrich zu dienen. Ob der König von dieser Stimmung, die sich vor allem in den höheren Ständen gegen ihn ausbreitete, geahnt hat, wissen wir nicht. Vermutlich hätte es ihn ziemlich kalt gelassen. Er lebte einsam und zurückgezogen mit seinen Windhunden in Sanssouci und schrieb 1780 an seinen Freund D'Alembert: Wir sind Greise und stehen am Ende unserer Lebensbahn. Man muss versuchen, sie fröhlich zu beschließen. Mein Namensgedächtnis schwindet. Meine geistige Frische lässt nach. Meine Beine sind wackelig. Ich sehe schlecht und habe mannigfache Beschwerden. Aber diese ganze Prozession von Krankheiten und Gebrechen raubt mir nicht meine Heiterkeit. So brummig und gallig er sich nach außen hin gab, wenn er seine Befehle diktierte oder seine Armeekorps inspizierte, so charmant und bestrickend konnte er immer noch sein, wenn er wollte, wenn er sich gut fühlte, wenn er geistreichen Gesprächspartnern begegnete. Dann war plötzlich der glänzende, der verführerische, der bezaubernde Friedrich wieder da, der er in Rheinsberg, Charlottenburg oder in Sanssouci während des Friedensjahrzehnts von 1746 bis 1756 gewesen war. Der König von Preußen war ein Mann der Gewohnheiten. Man konnte voraussagen, was er an jedem Tag des Jahres tun würde. Von Weihnachten bis zum 22. Januar war er für die großen Empfänge in Berlin. Sogar die Königin bekam ihn hier zu Gesicht. Am 23. Januar, dem Tag vor seinem Geburtstag, fuhr er, um Ovationen zu entgehen, mit einem Seufzer der Erleichterung nach Potsdam. Als wenn er das Legendenhafte seiner Gestalt betonen wollte, ließ er ein Dromedar vorausgehen, das seine Tabaksdosen trug. Im April ging er nach Sanssouci, die militärischen Besichtigungen begannen. Im Mai besuchte er Pommern und Westpreußen. Nach Ostpreußen ging er nie, weil der Adel im Großen Krieg der Zarin gehuldigt hatte. Im Juni hielt er sich in Magdeburg auf, dann wurde der Staatshaushalt festgestellt. Im August kam Schlesien an die Reihe, im September waren Manöver, im November zog er wieder nach Potsdam. Er war schon ein merkwürdiger Kauz. Als er nach Ende des Siebenjährigen Krieges und vielen Jahren der Trennung seine Gattin wieder sah, hatte seine Begrüßung nur aus einem einzigen Satz bestanden. »Madame, Sie sind aber korpulenter geworden.« Der Schwester Ulrike hatte er sie mit den Worten vorgestellt, »Das ist meine alte Kuh, die du schon kennst.« Den Tag seiner goldenen Hochzeit nahm er nicht zur Kenntnis. Auch die meisten anderen Familienmitglieder verabscheute er. Den Thronfolger fand er schlaff und verschwenderisch. Sein Bruder Heinrich hasste ihn, besonders weil der König seinen Geliebten, einen gewissen Herrn von Kapphengst, wegkommandiert hatte. Auch die Freunde waren alle tot oder geflohen. Am meisten fehlte ihm aber der Marquis d'Argens, an den er viele seiner Briefe aus dem Felde gerichtet hatte. Auch im Alltag zeigte der alte König eine maskenhafte Härte. Als er einen Bedienten trotz fußfälliger Bitte um Gnade entlassen hatte, ging der Mann auf seine Stube und schoss sich eine Kugel durch den Kopf. Friedrich wunderte sich über den Mut des Mannes und fragte nach der Herkunft der Pistole. Von Bedauern kam kein Wort über seine Lippen. Bei den Mahlzeiten ging es jetzt sehr einsam zu. Als Freunde blieben nur noch die Hunde, die nachts in seinem Bett schliefen, tagsüber auf Kissen um ihn lagen. Über ihre Krankheiten ließ er sich auf seinen Reisen durch tägliche Stafetten unterrichten. Starben sie, ließ er die Tiere feierlich aufbahren und sie unter der Anteilnahme seines Hofstaates in eine Gruft bringen. Ja, der König war skurril geworden. Kluge Freunde vermisste er bitter, denn geistreiche Gespräche waren ihm ein Lebensbedürfnis. Aber im Alter wurde er nachsichtig. Als eine Hofdame ein uneheliches Kind bekam, schrieb er, »Das Abenteuer ist ein ganz gewöhnliches. Da ist kein Hof, kein Nonnenkloster sogar, wo sich sowas nicht ereignet. Ich, der ich mit den Schwachheiten meiner Gattung viel Nachsicht habe, ich steinige keineswegs die Ehrenfräuleins, die Mutter werden. Sie pflanzen das Geschlecht fort, statt dass es jene rohen und blutdürstigen Politiker durch ihre heillosen Kriege zerstören. Ich gestehe ihnen, dass mir jene zärtlichen Gemüter unendlich lieber sind als jene Keuschheitsdrachen, die beständig ihre Schwestern zerfleischen, oder jene hadersüchtigen Weiber, die von Grund aus schlecht und boshaft sind. Man erziehe sorgfältig das Kind. Man entehre nicht eine Familie und entferne ohne Aufsehen und Ärgernisse das arme Mädchen vom Hofe und schone ihres Rufes so viel wie möglich. Aus dem letzten Lebensjahr des Königs besitzen wir eine Beschreibung, wie er durch Berlin ritt. Sein Anzug war derselbe wie auf der Reise. Nur dass der Hut ein wenig besser konditioniert, ordentlich aufgeschlagen und mit der Spitze nach vorn echt militärisch aufgesetzt war. Hinter ihm waren eine Menge Generale, dann die Adjutanten, endlich die Reitknechte. Das ganze Rondell und die Wilhelmstraße waren gedrückt voll Menschen, alle Fenster voll, alle Häupter entblößt, überall das tiefste Schweigen und auf allen Gesichtern ein Ausdruck von Ehrfurcht und Vertrauen, wie zu dem gerechten Lenker aller Schicksale. Der König ritt ganz allein vorn und grüßte, indem er fortwährend den Hut abnahm. Er hat ihn vom Hallischen Tor bis zur Kochstraße gewiss 200 Mal abgenommen. Durch dieses ehrfurchtsvolle Schweigen tönte nur der Hufschlag der Pferde und Geschrei der berlinischen Gassenjungen, die vor ihm hertanzten, jauchzten, die Hüte in die Luft warfen oder neben ihm hersprangen und ihm den Staub von den Stiefeln abwischten. Er lenkte in den Hof hinein, die Flügeltüren gingen auf und die alte, lahme Prinzessin Amalie, auf 2 Damen gestützt, die Oberhofmeisterin hinter ihr, wankte die flachen Stiegen hinab ihm entgegen. So wie er sie gewahr wurde, setzte er sich in Galopp, hielt, sprang rasch vom Pferde, zog den Hut, umarmte sie, bot ihr den Arm und führte sie die Treppe wieder hinauf. Die Flügeltüren gingen zu, alles war verschwunden. Und noch stand die Menge entblößten Hauptes, schweigend, alle Augen auf den Fleck gerichtet, wo er verschwunden war. Und es dauerte eine Weile, bis ein jeder sich sammelte und ruhig seines Weges ging. Die Szene muss eindrucksvoll gewesen sein. Keine Pracht, kein Feuerwerk, keine Kanonenschüsse, keine Trommeln und kein Pfeifen, schon gar keine Musik. Nur ein 73-jähriger Mann, schlecht gekleidet, staubbedeckt und mürrisch, besuchte seine kränkelnde Schwester. Und doch standen die Menschen staunend am Straßenrand und huldigten ihrem Monarchen, den sie im Grunde ihres Herzens zum Teufel wünschten. Die Gesundheit Friedrichs hatte sich von Jahr zu Jahr verschlechtert. Er litt an Gicht, an eiternden Hämorrhoiden, an Ruhe, an Koliken, an Abszessen an Ohr und Knien, an Husten und vor allem an Wassersucht. Das Wasser, das ihm abgezapft wurde, hatte einen unerträglichen Geruch. Aber er gab nicht nach. Er bearbeitete seinen Körper wie eine alte Schindmähre mit starken Spanschlägen. Noch mit 74 Jahren hielt er bei einer Besichtigung 6 Stunden im strömenden Regen aus, ohne den Mantel anzuziehen. 4 Wochen später hatte er einen Schlaganfall. Als er wieder zu sich kam, fluchte er. Aber noch 11 Monate währte der Todeskampf. Graf Mirabeau sagte nach einem Besuch bei Friedrich: Seine Krankheit hätte ausgereicht, um 10 Männer umzubringen. Aber es ist unmöglich, sich einen frischeren Kopf, eine liebenswürdigere Unterhaltung zu denken. Aber ich bin ihrer nicht froh geworden. Die ungemeine Mühe, die ihm das Atmen machte, hat mich mehr beengt als ihn. Es ist ein sehr rührendes Schauspiel, einen großen Mann im Zustand des Leidens zu sehen. Nichts hat mich so ergriffen als dieser Mann, der so hoch steht über dem Rang, in den das Schicksal ihn gestellt, nachdem es ihn eigens dafür geschaffen, ihn auszufüllen. Er schläft schlecht, aber in seiner Arbeit fährt er fort. Die Kabinettssekretäre müssen um 4 statt um 6 Uhr kommen. Als die Hofgesellschaft schon Trauerkleider bestellt hat, lässt er den berühmten Dr. Zimmermann aus Hannover kommen. Der große Arzt erklärt sofort, er könne nur erleichtern, nicht heilen. Er verlangt strenge Diät und verschreibt zum Abführen Löwenzahn. Aber der Löwenzahn macht Friedrich guten Appetit und sofort setzt er sich über alle Diätvorschriften hinweg und schlemmt wie in alten Tagen. Natürlich gab es einen Rückschlag, was ihn aber nicht davon abhielt, sich auf seinen alten Schimmel zu setzen und stundenlang zu reiten. Den Arzt, der ihm offenbar nicht helfen kann, sendet er nach Hannover zurück. Der König erwartet jetzt gelassen sein Ende. Als Donnerstag, der 17. August 1786 anbrach, war Friedrich mit seinem Kammerhusaren Strützki allein. Im Nebenzimmer hielten sich Minister, Generäle und sein Arzt Professor Selle auf. Kurz nach Mitternacht wurde der sterbende König von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt. Strzycki kniete nieder und nahm Friedrich in die Arme, um ihm das Atmen zu erleichtern. In dieser Haltung blieben beide über 2 Stunden. Friedrich blieb stumm und starb, ohne noch etwas gesagt zu haben. In seinem Testament hatte er geschrieben: »Ich gebe gern und ohne Bedauern diesen Lebenshauch, der mich beseelt, der wohltätigen Natur zurück, die mir ihn lieh, meinen Leib aber den Elementen, aus denen er gebildet ist. Unser Leben ist ein flüchtiger Übergang vom Augenblick unserer Geburt zu dem des Todes. Während dieser kurzen Spanne Zeit hat der Mensch die Bestimmung zu arbeiten für das Wohl der Gesellschaft, der er angehört. Seit ich zur Leitung der öffentlichen Geschäfte gelangt bin, habe ich mich mit allen meinen Kräften und nach Maßgabe meiner geringen Einsicht bemüht, den Staat, den ich die Ehre habe zu regieren, blühend und glücklich zu machen. Ich habe Gesetz und Gerechtigkeit herrschen lassen, habe Ordnung in die Finanzen gebracht, habe bei der Armee die Mannszucht eingeführt, durch welche sie vor allen Truppen Europas den Vorrang erhalten hat. Ich habe meine Pflichten gegen den Staat erfüllt. Friedrich hatte angeordnet, in einer auf der Terrasse von Sanssouci ausgehobenen Grube unter einer Statue der Blumengöttin begraben zu werden, dicht an der Stelle, an der seine Lieblingshunde beerdigt waren. Sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm II., ordnete an, die Leiche in der Potsdamer Garnisonskirche neben dem Sarg des Vaters, des Soldatenkönigs, beizusetzen. Dort, in der Gruft unter der Kanzel der Garnisonskirche, standen die beiden Särge bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann wurden die sterblichen Überreste von Vater und Sohn auf Burg Hechingen, dem Stammsitz der Hohenzollern, evakuiert. Heute darf Friedrich wieder im Brandenburgischen, auf preußischem Boden ruhen. Der einzige Literat, Musiker und Philosoph, der je auf einem deutschen Thron gesessen hat.